Mitten im Satz, also ficken sagen ist natürlich leicht, aber jetzt richtig Pause, ja. nur dieses Verb und dann nochmal eine kurze Pause. Nee, kann ich nicht machen. Ja, siehst du, das ist die Schwierigkeit. Nee, das ist nicht schwierig, das ist natürlich total leicht, ist aber schwierig. Nee, kann ich nicht verantworten. Na klar, ich kann das nicht verantworten. Wieso, was soll denn da passieren? Denkst du, da fängt jetzt in Brandenburg und Berlin ein gigantisches Love-In an und junge Menschen reißen sich die Kleider von den Leibern. Von den da drunter sowieso nackten Leibern und fallen übereinander her. Ja. Genau das befürchte ich, beziehungsweise... Sag mal, findest du das schlimm? Findest du das besser? Nee, ich finde es schon gut, aber ich bin jetzt, die Straße ziehen? Da ich noch nicht zu Hause bin, weil ich das jetzt irgendwie mal... Du kannst das ja nachher dann machen. Ja, du musst keine Angst haben, dass ich mir jetzt die Kleider hier vom Leibe reiße. Ach, das wäre ja doch irgendwie ganz interessant. Ich glaub, sowieso, ich bin vor einem... Bist du behaart eigentlich? Kommt drauf an, wo. Ich meine jetzt, lass mal Brust zum Beispiel. Hast du viel Brusthaare? Ohr, in den Ohren, echt? Da wucherst du. Oh, das ist schlimm, ne? Das ist erst seit kurzem. Echt? Voll du hast eklig, Haare in den Ohren? Ich nicht. Ich hab nur gelogen. Hast du Nasenhaare? Nasen, naja, die hat man, klar. Die sind ja auch wichtig, die müssen ja den Staub... Schneidest du die ab und zu? Kannst du mal sehen, so weit sind wir gekommen. Ich musste letztens Nasenhaare schneiden, weil ich so in den Spiegel geguckt habe und habe gedacht, da guckt ein Haar raus, ist doch widerlich. Ja? Schlimm. Ach, den machst du aber selber, ja? Ich setze mich nicht mehr, geh zum Nasenfriseur. Nasenhaarfriseur? Nasenquaffeur. Da sei froh, dass du noch welche hast, ja? Zum Nasalquaffeur. Lass mal noch 20 Jahre, dann kupfst du ja der Toupet und Nasentoupee, ja. Nee. Mann. Was ja, Sweet and Tender Hooligan habe ich für dich gespielt. Ja. Soll ich sein oder was, ja? Ja, so ein... Ein sympathischer Hooligan? Naja, eigentlich, also es passt natürlich nicht hundertprozentig, weil der so Song ist schon so... der Song ist schon eigentlich so gegen Hooligans, die halt erst immer so auf süß tun, wenn sie dann erwischt werden und dann sagen sie natürlich, hey, mach ich nie wieder, so Feiglinge halt, die nicht zu dem stehen, was sie tun. Vielen Dank, hast mir einen tollen Moment, Song lass mich doch mal ausreden, aber ich sag ja, deswegen passt er nicht so richtig, aber Sweet and Tender Hooligan finde ich ganz gut irgendwie, weil der auch immer so gerne so ein bisschen... gern so ein bisschen den Anarchisten machst, aber doch eigentlich. Johnny, was ich an dir so toll finde, ist, du hast echt so eine mütterliche Ader auch. Ja, jedenfalls die aber wird immer, ja auch durch dich angesprochen. Immer, ja, du bist immer ja der Einzige hier echt. Im Haus, der noch kleiner ist. Ja, ne, ich weck voll in dir den Mutterinstinkt. Nee. Na klar. Nee. Na, ich in dir mit dem Raum und deine Blicke fangen an, zu wandern und suchen den Still-BH. Hab ich auch so ein bisschen was Feuchtes in den Augen? Du hast auch so ein bisschen was feuchtet in den Augen dann. Und Haare aus der Nase. Nein, die hast du ja Gott sei Dank geschnitten. Ansonsten würde deine Mutterrolle natürlich doch arg in Zweifel ziehen. Jedenfalls aus meiner Perspektive, weil ich auch immer gezwungen bin, hier da reinzukommen. Es gibt auch Mütter, die Nasenhaare haben, also rauswachsende. Ey, seitdem ich hier irgendwie ironisch und cool und souverän mit meinen 1,67 um hier... Ja. Werde ich überall nur noch gehänselt. Das ist eine totale Frechheit. Ja, du musst ich habe da gemacht, um mich gehänselt. Nee, naja, ich habe im Radio im Lauf. Aber ist doch klar, im Radio sieht es keiner, im Fernsehen auch nicht. Und wenn du dann selber erzählst, wie klein du bist. Na, aber 1,67 ist ja nicht so klein, also oder? Also wie kurz, ist ja nicht klein, sondern kurz. Cool. Du machst halt und auf die Länge kommt es ja nicht drauf an. Ich habe vorhin gedacht, 90er Jahre, ich bin im Auto gefahren und da sind mir die 90er Jahre vom Auge so erschienen. Ja. Und dann habe ich echt... Sind dir die 90er Jahre eingefallen? Und dann hast du Glück gehabt, dass die noch eingefallen sind, bevor sie vorbei sind? Ja. Nee, wahrscheinlich deswegen. Die sind wie so ein ertrinkender Film eben vor meinem Auge abgelaufen. Und da habe ich gedacht, ist echt ein Arschloch-Jahrzehnt. Ich weiß nicht genau warum. Und dann habe ich aber gedacht, das könnte man so vielleicht nicht im Radio sagen. Und dann ist mir der Begriff anale Dekade eingefallen. Ist hübsch. Würdest du dem zustimmen? Nö. Nee, nicht? Mhm. Warum nicht? Ach, also ich find's einfach gegenüber dem der Dekade irgendwie unfair, so ein Pauschalurteil. Ja, finde ich andererseits, so eine Dekade kann sich auch ein bisschen Mühe geben, oder? Ja, aber sie kann sich ja auch nicht wehren. Oh, und außerdem hat sie noch 4 Jahre Zeit. Naja, 3. Wieso kann sie sich nicht wehren? Die kann doch eine schöne, heitere Dekade sein. Mit tollem Wetter, geiler Musik, Party, prima, revolutionärer Stimmung und so. Ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern mit der Revolution. Naja, darum sage ich. Das ist jetzt irgendwie anale Dekade, kann man nur hoffen, dass er danach... Nee, aber du kannst doch eine Dekade nicht beurteilen, bevor sie zu 2/3 abgelaufen ist. Also, die ist doch noch nicht mal zu 2/3 abgelaufen. Und wann fängt die an? 90 oder 91? 90 würde ich schon sagen. Gut, dann haben wir 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Ja, das sind 7 Jahre. Na, okay. Also, wir sind genau 2/3 abgelaufen. 99, 2000 wird ja nicht mehr dazu. Gut, stimmt, dann hast du recht. Siehst du? Also von daher stimmt an meiner Einschätzung schon, oder? Also auf jeden Fall ist es zum rechten Zeitpunkt getätigt. Du musst auch das letzte Drittel noch mit reinbeziehen und du kannst nicht von einer analen Dekade reden, bevor es vorbei ist. Bin jetzt voll gerade im Wie würdest du denn die 80er bezeichnen? Na, die sind mir ja nicht vom Auge erschienen. Dass ich sie jetzt so in der Gesamtheit hätte mustern können. Ah. Wie würdest denn du die bezeichnen? Hast du so eine Überschrift für die 80er? Da bin ich jetzt selber auf meine eigene Frage reingefallen. Wüsste jetzt auch nicht so auf die Schnelle. Ich meine, müssten mir jetzt auch, vielleicht kommen die ja, wenn die auf der Rückfahrt jetzt vor meinem geistigen Auge erscheinen, dann rufe ich dich an. Ja, fahr ein bisschen langsamer. Okay. Ja, vielleicht sind in den 80ern ist man ja schnell gefahren eigentlich. Ach so. War schon eine schnelle Dekade, finde ich. Stimmt, die 80er waren ziemlich schnell. Also war spannender, aber das liegt natürlich daran, dass man anders erlebt hat. Ich fand es ja schon spannender. Also jetzt lag so rein das musikalisch. Lag das jetzt am eigenen Alter? Ja. Ach so, meinst du, dass es wirklich eine Frage des eigenen Alters ist, dass es unabhängig von der Dekade an sich ist, dass es nur so eine subjektive Wahrnehmung ist? Ja, logisch, ist alles. Alles ist subjektive Wahrnehmung. Ja, jetzt kommen wir ja wieder in so eine erkenntnistheoretische Diskussion, Johnny, die wir neulich schon geführt haben. Eine Stunde lang im Auto. Woher weißt du, dass ich aussehe, wie ich aussehe? Vielleicht bin ich auch total hässlich. Ja, ist das ein Widerspruch? Ja. Du nimmst mich doch subjektiv. Ich weiß, wie du aussiehst, und ich würde vielleicht sofort streichen. Nehmen wir mal jetzt so im Allgemeinen, ist jetzt nicht, um dich zu testen oder um jetzt daraus irgendwie was Fisses zu machen. Teste mich ruhig. Sondern, nee, sag mal jetzt einfach so aus der Leber raus, würdest du mich jetzt dir gegenüber eher nett oder eher fies empfinden? Also jetzt einfach, sag mal so, ich gehe da auch nicht näher drauf ein. Ganz spontan. Ohne überlegen. Ohne, dass ich es erklären muss, ob ich dir möglicherweise hinterher entschuldige. Nee, brauchst du nicht dafür entschuldigen, nur mit einem Wort. Nett? Ja, so, aber woher weißt du, dass ich das wirklich bin? Das empfindest du ja nur so. Vielleicht bin ich total fies und du empfindest das als nett. Solange du nett bist, bist du nett. Und für dich, ja. Deswegen subjektive Wahrnehmung. Nee, das ist doch immer das Kriterium dafür. Das ist Lenin. Natürlich, das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Wenn du praktisch... Nein, da kannst du erstmal noch nicht widersprechen. Wenn ich sage, das ist Lenin, dann ist es Lenin. Ja, das glaube ich aber es stimmt nicht. Natürlich stimmt das. Das Kriterium der Wahrheit ist doch nicht die Praxis, sondern das Kriterium der Wahrheit ist die eigene Wahrnehmung. Nee, stimmt nicht. Das Kriterium der Praxis. Wenn du praktisch nett bist, dann bist du für mich nett. Und du bist praktisch nett. Ich bin nicht praktisch nett. Ich bin in deiner eigenen Wahrnehmung. Das war jetzt leninistisch erkenntnistheoretisch formuliert. Du bist praktisch nett und dadurch bist du dann insgesamt nett. Wäre geil, wenn ich jetzt mit Marx kontern könnte. Aber kann ich nicht, scheiße. Wäre aber cool, ne? Wär voll cool. Oder mit irgendjemand anders. Wusstest du eigentlich, dass es der Reigen von Schnitzel eigentlich Liebesreigen heißen sollte? Ja, wusste ich. Mann, ich bin nämlich auch in meiner revolutionären Stimmung so getrübt. Ja, das stimmt. Nee, weil ich war erst... Nee, ich ja gerade nicht. Ich habe ja gerade so ein Anflug von Nostalgie und der ist nicht schlecht für die Gegenwart manchmal. Also Nostalgie eigentlich nicht, Nostalgie mag ich ja nicht. Nostalgie ist so das Zurückwünschen von einer alten Zeit, finde ich. Ja. Und das mag ich eigentlich nicht, aber so das sich dran erinnern und das in die jetzige Zeit versetzen, das kann schon ganz nett sein. Funktioniert noch nicht so richtig, aber kann manchmal auch voll runterziehen. Ich war nämlich, wie gesagt, gestern im Berliner Ensemble, da war eine Diskussion mit Sarah Wagenknecht, die Anführerin der kommunistischen Plattform in der PDS ist. Und das war so erschreckend. Das war aber auch so voll im Grunde nostalgisch. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die 11. Klasse und die Musterschülerin hält einen Vortrag. Aber es sind doch alle super gruselig. Aber alle Wortzusammenhänge, die da vorkommen, sind doch schon gruselig. Da geht man doch nicht hin. Sarah Wagenknecht und wie heißt das? Kommunistische was? Plattform. Plattform, kommunistische Plattform. Das ist doch schon alles dermaßen unlocker und uncool. Ach so, markensicher bin ich da nicht. Ich würde das schon erstmal hinnehmen. Da muss man doch ein Gefühl für entwickeln. Aber das Erschreckende war die Veranstaltung selbst. Und wenn du dann noch wahrnimmst, dass diese Frau, dieses Mädchen, also mit fürchterlichen weißen Strumpfhosen bekleidet, immer als Rosa Luxemburg gilt und dann aber auch in den Zeitungen so FAZ und so als so stalinistische Gulag-Monster gehandelt wird, dann haben die nur Scheiße im Kopf, die sowas schreiben? Voll schrecklich. Was ist denn ein Gulag-Monster? Na, Gulag sind die stalinistischen Lager gewesen, so quasi KZ. Ah. Von Kommunisten für Kommunisten. Seltsamer historische Erscheinung sowieso. Nee, jedenfalls voll deprimierend. Und ich habe mich echt an die schlimmste Zeit meines Lebens, also nee, nicht die schlimmste, nee, stimmt ja nicht, aber waren schon peinliche Situationen, wenn so Musterschüler vorne sitzen, oder? Ich sag nur, das sagt doch der Titel. Ja? Ich meine... Da verliert einem jede schöne Erinnerung an die DDR. Da sitze ich zu Hause und gieße und flehe meine Erinnerung, meine Osterinnerung, meine Identität. Dein Pflänzchen auf. Ja? Gehe immer mal rüber mit so Politur. Und dann kommt eine an und dann ist scheiße. Ach, ich mich voll geärgert. Ey, musst du wieder abwischen. Ja. Und weitermachen. Was bleibt denn da übrig? Till Meyer lesen. Ich habe neulich Till Meyer gelesen. Das ist auch ein großer Revolutionär. Der ist aus dem 2. Juni. Die haben damals Lorenz entführt. Und der ist aber nett. Der ist voll sympathisch. Die haben Banküberfall gemacht und an die Kunden Negerküsse verteilt, damit die nicht so verschreckt sind und damit sie auch was haben vom Banküberfall. Das ist eine Strategie, die ist sympathisch, oder? Ja, siehst du, heute entführen sie Leute, kriegen das Lösegeld und bringen die dann um. Super gruselig, wa? Ja, auch, weiß ich nicht. Ich sag doch, anale Dekade. Ja, ach naja. Ach na ja. So sympathische Banküberfälle fallen mir jetzt wirklich in dieser Dekade nicht ein. Wären mir aber auch in den 80ern nicht eingefallen. Doch, übrigens. Donald Duck, hier alle Dings, wie heißt er? Doch, ja. Voller Sympath. Dagobert. Ja, das stimmt. Hm. Ja, aber hier die Tunnelgangster. Ja, auch Schwachköpfe. Ja, dumpf. Ja, Mensch, nicht mal mehr Kriminelle bietet einen Ausweg. Nee. Ja, muss man deswegen, denn? Deswegen bleiben wir ja auch... Naja, und dann ist man verzweifelt und nimmt Drogen. Und das hilft auch nicht. Und das hilft auch nicht. Ja, so ein Ärger. Was bleibt denn da noch? Schicke Musik, wa? Und Gespräche mit Freunden und Leuten, die praktisch nett sind. Ja, das sind eigentlich die letzten zwei Sachen. Musik. Nicht genau weiß, ob sie nicht an sich vielleicht Arschlöcher sind. Nee, für sich, an sich. Was einem aber egal sein muss. Was einem egal ist, weil praktisch sind sie nett. Ja. Wusstest du, dass es gar nicht heißt, ich denke, also ich bin ich, sondern ich zweifle, also bin ich? Nee. Ist da? Bei wem? Wieder was gesagt. Bei Descartes. Ehrlich? Heißt ja. Das Zweifler? Cogito? Heißt das, ich zweifle? Nee, ich glaube, Cogito heißt, ich denke. Eigentlich ist er darauf gekommen, weil er halt überlegt hat, dass er eben alles anzweifeln kann. Also, dass er eigentlich nichts sicher sein kann. Und hat dann irgendwann gedacht, aber zumindest zweifle ich ja alles an. Und dieses Zweifeln ist ein Beweis dafür, dass ich denke. Und deswegen ist das Zweifeln. Richtig. Ja. Vielleicht doch wieder, dachte ich, wieder was gelernt. Und was nützt mir? Nix. Errare humanum est. Ja. Volle Notwehr. Auch bei Descartes. Auch bei Descartes. Jetzt. Wobei natürlich auch das ein Trugschluss sein kann, dass man zweifelt. Woher weiß man denn, dass man wirklich zweifelt? Wer zweifelt denn? Woher weiß denn, dass ich zweifle? Vielleicht ist es jemand anders, der in dir rumzweifelt. Ja, vielleicht beeinflusst mich irgendwas, was ich gar nicht zweifelt. Kenne. Na, wird eher nicht, glaube ich, aber... Warum also, nicht? Er versucht mal zu ich widerlegen. Ich weiß, dass du es nicht bist, also bin ich. Nee, ich meine, woher weiß ich denn, warum ich zweifle und wer hier zweifelt? Weiß ich, dass ich das wirklich selber bin? Na, siehst du, sag doch. Ja. Vielleicht bist du an sich ich. Und für dich nur bist du für dich. Für dich bist du du. Und für mich bist du... Du wie du. Du wie du, ja. Das ist auch eine alte revolutionäre Losung, oder? Ja, Musik und Gespräche mit guten Menschen. Du hast dir eine tolle Musik mitgebracht heute. Ich habe mir eine ganz tolle Musik mitgebracht für dich. Und zwar haben wir letztes Mal bei Boris Vian gesprochen? Nee, in Weltall Erde war es. Ja, da wurde erwähnt. Aber du hast im letzten Soundgarten schon nochmal Boris Vian erwähnt. Und ja, hast dass die Platte nicht mitgebracht. Ja, dass die Platte jetzt habe ich sie mitgebracht, nämlich ein tolles Stück über mich. Heißt auf Französisch, Tu mir weh, Johnny, ist Gänsehaut erzeugend und andere Dinge erzeugend. Das ist ein ganz großartiges Stück von Boris Vian, von dem wenige wissen, dass er Musiker und Sänger war. Was sich ja nicht unbedingt bedingt. Also man kann auch singen, ohne Musiker zu sein. Und auch der Femme mal gilt. Johnny Fall heißt das. Und das ist groß. Ja. Da ist noch ein anderes tolles Stück drauf. Vielleicht können wir das danach noch spielen, wo er sich besäuft. Das ist auch total geil. Sag mal noch mal, tu mir weh, Johnny. Nee. Oh, bitte. Kannst du das mal sagen? Das fände ich viel schöner. Ich kann nicht zu mir selber reden. Sag du das Nein. mal. Na, wenn ich jetzt, nee, ich mach's auch nicht. Naja, also mir, auch nicht verbal. Nee, das ist mir schon klar, da hab ich auch keine Angst. Außerdem habe ich komm, ein bisschen, also jetzt mal im Ernst jetzt, wenn ich sagen würde, ich tu dir gleich weh, hättest du schon Angst. Nee, hast du mal meinen athletischen Körperbau bewundern dürfen? Nee, du willst dich ja nicht ausziehen. Siehst du, wir sollten mal in die Badeanstalt gehen. Also du musst mal wirklich sagen, du bist sportlicher. Und dann würde ich mit meinen Monozeps, Bizeps und den Trizeps voll auf die Kacke hauen. Die ich alle nicht mal lokalisieren könnte bei mir. Ich weiß auch nicht genau, wo die sind. Aber gut. ehrlich ist er. Eine gut. Ehrliche Haut, aber sportlich. Ja, Tu mir weh, Johnny heißt der Song jetzt. Und aber man merkt jetzt, wie cool und ich das drüber gebracht habe, ist eher Musik für Frauen, glaube ich. An mir wird das abperlen, nehme ich mal an. Tu mir weh, Johnny. À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé. Et d'un air farouche, je me fais mon mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. bouffe, fais-moi mal. John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, John, John, Johnny, prends avec les pieds. Si, tu me fais mal, John, John, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bim. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, John, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. Ei, großartig. Ja, war. Johnny, sei ehrlich, das ist nämlich nicht deine Platte. Nee, ist nicht meine die Platte. Die hast du dir geborgt und die nehme an von einer Frau. Ja. Ja, siehst du? Ist doch egal. Ich bin Auskenner. Du bist einfach ein Spion. Da passiert gleich, da passt gleich noch was dazu, was so vorsichtig die nächste Sendung andeutet. Rufen Sie jetzt an. Völlig neu, völlig anders und immer was los. Heb den Hörer ab und los geht's. Was ich auch mache. Das ist so toll. Ist so toll hier. Nummer. Neu. 500 Leitungen geschaltet. Geil, oder? 500 Anrufen Leitungen. Rufen und verabreden. Ist genial, einfach. Lass uns nicht warten. Ruf an. Sofort Kontakt zu netten Damen und Herren für gelegentliche Treffs. Ruf sofort an. Flirten, plaudern, Spaß haben. Tolle Mädels, tolle Jungs. Wähl dich jetzt rein. It's crazy. It's cool. It's toll. It's toll. It's toll. Ja, aber das geht dann super. Einfach nach Nachricht. Super gut. Scheiße. Also falls nur deswegen, weil ich natürlich wieder zu faul war. Ja, ich war ja auch ewig zu faul. Ich wollte das auch schon seit einem Dreivierteljahr machen. Ja, aber jetzt habe ich es irgendwann doch gemacht. Super. Bin ich ja doch weniger faul als du. Jetzt müssen wir eigentlich noch Boris Vian dieses Besäuferlied spielen, oder? Ja, damit das nicht so im Raum steht. Außerdem hat er darauf ja nicht gesungen. Also nur dazwischen so ein paar Sätze gesagt, auf dem Lied singt er selber. Ach so, du musst jetzt noch ein bisschen rummoderieren, dann würde ich mich versuchen, die Platte weiterzudrehen. Ja, du musst dir einfach ein Pseudonym zulegen. Ich mir? Ja. Warum? Na, weil dann gibt's mehr Lieder über dich. Also wenn du dich zum Beispiel Joe nennst oder so. Ach nee, nee, wenn dann, wie gesagt, Kurt. Kurt. Und das ist eine Referenz Kurt, an Hänschen Rosenthal und Kurt Cobain. I have you on my shirt, Kurt. I have you on my shirt, Kurt. Ach, when is your next concert, da fängt gleich Kurt? Die englische Reimmaschine nein, setzt nein, gleich an. Nein, das ist von, Mann, von Phil. When is the next concert, ja, man, Kurt? Ja, da gibt es diesen Phil-Comic mit dem schlecht informiertesten Nirvana-Fan der Welt, wo alle stimmt. So ein Shirt anhaben. You were better than Ernie and Bert, Kurt. Und einer, der halt schlecht informiert ist, hat ein T-Shirt an, wo draufsteht, when is your next concert, Kurt? Ach so, ich habe gedacht, da hat witzig. Jetzt bei dir gleich dein interner Text dazu geschlagen. Nee. Könntest du mal ein bisschen überlegen, ob Kurt, du nicht mal überleg mal, was mir auf Kurt einfällt oder Kurt. Englischsprache Reim auf Kurt einfällt. Nee, wir haben ja letztens drüber diskutiert, nicht auf Sendung, sondern off-air, wie du immer sagst. Kurt, wenn man beim Deutschen bleibt, würde man fahr lieber nur mit Gurt, Kurt. Oder hallo Kurt, isst jetzt schnell deinen Joghurt. War wieder eine oder schwere okay. Geburt, Kurt. Ja. Oder bisschen festgezurrt heute, Kurt. Ja. Weißt du, was da sort, Kurt? Ja, oder fahren wir mit unseren Rollstühlen nach Lord, Kurt? Ja, der war ein bisschen an Hörner beigezogen. Warum denn? Ach komm, so Städtenamen sehen wir nicht. Na, ich denke, Madonnas Baby heißt so. Lord? Hat mir irgendjemand gesagt. Oder Kurt. Fand ich eine ganz gute Idee. Lord? Ja, Lord. Ach, sie wusste nicht, was es wird und hat sich aber schon meinen Namen ausgedacht. Sie wusste nicht, was es wird, Kurt. Ist doch aber eine Amerikanerin, da heißt es dann bestimmt Lurt. Lurt? Ne, heißt ja da auch Lurt. Kurt, ja. Was reimt sich noch auf Kurt? Sort. Überleg du mal, Ich bin schon der, der hier mordt. Wenn du Sendung hast, Kurt. So schön, was. Schön. Ja, da war schon eher. Aber kannst du wieder sehen, auf Deutsch kann man so eine Sachen einfach schwerer ausdrücken. Latte. Ist voll doof. Auf Kurt gibt's mehr. Welcher Trick ist es denn, verdammt? Ich glaube, der vorletzte oder so. Ah, es ist der vorletzte. Ja, dann übernehmen wir einen Sprechfunk hier. So, was ist ein Thema heute? Muss ja wieder mal ein Berliner Akzent. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Thema heute ist Selbstbewusstsein. Versuch mal anzumoderieren. Ein Thema. Assoziier mal frei über Selbstbewusstsein. Ein Thema, gleich, was viele Möglichkeiten offen lässt. Zack, ja. Selbstbewusstsein. Leg deine Dekarten Frage, auf den Tisch. Es kann ein Bewusstsein überhaupt nicht selbst sein. Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem Selbstbewusstsein oder auch mit dem von anderen? Muss Thema, ich mir das bieten lassen? Was wir hier in der so Sendung eine schäbige Parodie besprechen wollen. Selbstbewusstsein. Rufen gleich alle an. Oder auch selbstbewusst haben. Ey, das sind echt oft fünf weibliche Anrufer. Siehst du? Rinnen. Und was wäre der erste Satz? Mir weh, Tony. Nix da, Mädels. Jetzt ist Pech. Küsst die Hand, die dich schlägt. Ey, spiel mal noch den Säufer-Song und dann gehe ich. Jetzt spielen wir Boris Becker. Also und ich jetzt noch. Ich verabschiede dich schon ab. Ja, schiede mich mal ab und ich warte aber noch, bis die Platte zu Ende gespielt ist. Weil du die mit nach Hause nehmen willst. Ja, muss. Ja, ist ja muss, nicht meine. Ja. Ja. Und irgendwelchen Frauen vorspielen und sie versuchen damit aufzustacheln. Nee, nicht irgendwelchen. Nicht, hahaha. Naja. Ganz anders ist mir vorgespielt worden. Das ist ja peinlich, ey. Ich spiele doch nicht so eine, also außer im Radio vor 100.000 Hörern. Aber ansonsten, das wäre eine peinliche Aktion. Ach. Ja. Mann, da muss doch irgendwie auch Lieder geben, zum Beispiel. Gib mir ein Küsschen, Jürgen. Scheiße. Gib mir einen Gurt. Boris Vian, jetzt singt er selber und betrinkt sich. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue, l'amour vaut-il qu'on soit cocu, je pose ces deux questions. Auxquelles personne ne répond, et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Jetzt ist es, wie spät ist es denn jetzt? 22 Uhr, das gilt schon als 32, wa? Wenn der Sekundenzeiger kurz sind. Jetzt wechselt der Kollege Kerkhoff und neues Mikrofon, ey. Ich war vorbereitet. Ja. Und du erleidest wieder Identitätskrise. Jedenfalls Zeit für einen Fritz-Kurzentwurf. Fritz-Kurzinfo. Arzneimittelstreit. Zu dessen Beilegung sollen noch am Abend im brandenburgischen Sozialministerium Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen beginnen. Ministeriumssprecher Schröter wies die Ärzte erneut auf ihre Pflicht hin, das für jede Krankheit notwendige Medikament zu verschreiben. Vorhaben. US-Präsident Clinton hat sich für die Erweiterung der NATO nach Osten noch vor der Jahrtausendwende ausgesprochen. Es sei das erklärte Ziel der USA, dies bereits bis 1999 zu erreichen. An die Adresse Russland gerichtet fügte er hinzu, kein Land außerhalb der NATO werde ein Vetorecht haben. Eklat, der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich beim französischen Staatspräsidenten Chirac für die Zwischenfälle in Ost-Jerusalem entschuldigt. Chirac und seine Begleiter waren heute bei einem Rundgang durch eine strenge Polizeibewachung daran gehindert worden, Kontakt zu Palästinensern aufzunehmen. Stopp! Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat die Ermittlungsverfahren gegen Ministerpräsident Stolpe und den früheren Stasi-Offizier Rosberg eingestellt. Beide hatten sich im Zusammenhang mit der Verleihung der DDR-Verdienstmedaille an den damaligen Konsistorialpräsidenten Stolpe gegenseitig angezeigt. Angesichts der Beweislage sei nicht mit Sicherheit zu sagen, wer im Recht sei. Sport. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gab es die folgenden Ergebnisse. Karlsruher SC Amateure, VfL Bochum 0:1, 1860 München, Hamburger SV 1:2, St. Pauli, Spielvereinigung Unterhaching 1:0 und SC Freiburg SV Meppen 2:1. Wetter. In dieser Nacht stellenweise Nebel im Fritz-Radio-Land, Temperaturen um 3 Grad, morgen teils wolkig, teils heiter, trocken um 13 Grad. Verkehr. Zwei Meldungen vom Stadtverkehr Berlin. Zunächst Schöneberg 100. Die 100 ist im Tunnel Innsbrucker Platz in Fahrtrichtung Tempelhof gesperrt. Und zwar der linke Fahrstreifengrund sind Bauarbeiten. Und Charlottenburg A111 in Höhe Hinkeldeibrücke ist der rechte Fahrstreifen Richtung Reinickendorf gesperrt. Grund auch hier Bauarbeiten. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Die Welt hat ihn erwartet, aber keiner mehr an ihn geglaubt. Und jetzt ist er da. Er, der einzig wahre, genetisch unmanipulierte, umweltverträgliche und garantiert allererste Fritz-Sampler. Mr. Ed Jumps the Gun, Die Sterne, Die Coolen Säue, Bates, Lemon Babies, Creme 21, H-Blocks, Rammstein, Mike Lehmann, Lassie Singers, Fettes Brot, Tocotronic, Guter, Selig, Die Fantastischen Vier, Terrorgruppe, Extra Breit, Toten Hosen, Silly und Tonscheine Scherben. Die Crazy World of Music macht es möglich. Der weltallererste Fritz-Sampler jetzt im Laden. Aber Vorsicht, nicht vergessen, heißen tut er auch. Quote 97, niemals einer Meinung. Der Fritz-Sampler. Und wer immer noch nicht an ihn glaubt, kann ihn ja kaufen. Der Fritz-Sampler wurde im Übrigen ganz simpel gesampelt von Fritz. So Kinder, dann können wir langsam anfangen mit der Sendung, oder? Guten Abend. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die Telefonnummer, sag nochmal, 74 81 110 in Potsdam. 74 81 110, Potsdam hat die Vorwahl 0331. Thema ist klar Selbstbewusstsein und ich werde jetzt dieses Thema nicht extrapolieren. Vielleicht könnt ihr selber mal in eurem Kopf ein bisschen hin und her assoziieren und überlegen, welche Aspekte dieses Thema Selbstbewusstsein denn überhaupt hat und über welche man denn da reden könnte. Das werde ich nachher von euch abfragen. Ansonsten würde ich mir wünschen, ich habe es mir in der letzten Sendung schon gewünscht, ich habe einen Brief darauf als Antwort quasi bekommen, dass ihr manierlich angezogen seid, dass die Damen, die Lippenstift aufgelegt haben, Kajalstift, Fingernägel schick lackiert und tolle Nahtstrumpfhosen, eng sitzende schwarze Röcke anhaben und die Jungs aber aber auch ordentlich, wie gesagt, ihre Matrosenanzüge zum Beispiel und nicht so ein modernes Seidengeschlabber. Und dass auch die Farben Curry, Bordeaux, Lindgrün und Toilettenhellblau gemieden werden. Alles klar? Wie fangen wir jetzt an? Mit welcher Musik? Erstmal spielen wir eine Musik. Entweder so. Das ist ein bisschen herber Anfang, oder? Den spielen wir nachher nochmal, Olle Maler, ja? Fangen wir doch ein bisschen versöhnlich an mit Sophie Reuss. So, bevor wir jetzt loslegen, das Thema habe ich gesagt, die Telefonnummer habe ich auch gesagt, ihr könnt euch also immer noch präparieren. Bevor wir jetzt hier loslegen mit der Sendung, will ich eins noch machen, quasi eine Art Dank abstatten. DD wäre am 18. 31 Jahre alt geworden. DD ist jemand, der dieser Sendung über mehrere Jahre hin eng verbunden war. Er war der Erfinder der Zusammenschnitte der jeweils letzten Sendung, hat immer so eine wunderbaren Hörspiele gemacht, hat vor einem guten halben Jahr Selbstmord begangen und wäre, wie gesagt, am 18., also vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, 31 Jahre alt geworden. Und jetzt dachte ich mir, spiele ich ihm zuliebe, ihm zu Ehren und für ihn einfach eine schöne Musik. Wo ist der? Hier ist der Regler. Oh, wird das alles noch einmal sehen. Und ich nicht und du nicht. Die Band, die hier gespielt hat, heißt übrigens Cassiva, oder hieß Cassiva, gibt's nicht mehr. Das war so ein Live-Mitschnitt aus der Akademie der Künste. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Thema lautet Selbstbewusstsein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr euch da habt, zusammen habt, assoziiert. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, Tag. Wer bist denn du? Ja, hier ist Gundel, die dampfende Käsesocke. Das ist schon irgendwie ein Anfang, wo sagen, der irgendwie das Ende in sich birgt. Hallo, wer bist denn du da? Ja, Tag, hier ist Frank. Tag, Frank. Ich bin sehr selbstbewusst. Ich weiß, dass ich morgen Biotest in 2 schreibe. Gut, das ist auch wieder ein kurzes Gespräch gewesen. Hallo? Hallo? Hallo? Herr Jürgen, bist du dran? Ja, wer bist du? Hallo, direkt verbunden. Ich bin Tina aus Spandau. Tag, Tina. Ja, ich wollte sagen, dass ich eigentlich gar nicht so selbstbewusst bin. Was eigentlich damit zu tun hat, dass ich an mangelndem Selbstvertrauen leide und sich das gegebenenfalls dadurch bemerkbar macht. Mann, bin ich aufgeregt, ich hab kein Selbstbewusstsein. Ganz ruhig. Aber hast du dich hoffentlich schick gemacht für die Sendung? Nö, du, ich sitze hier im Schlafanzug mit Zöckchen an und rauche eine Zigarette. Da bin ich ja doch ein bisschen enttäuscht. Du musst dir mal vorstellen, kick mal also radioseitig, also von mir aus, arbeite ich ja hier doch mit allem Ernst und aller Klarheit und aller Energie, die mir zur Verfügung steht. Ich selber habe mir vor der Sendung extra noch die Fingernägel sauber gemacht, die Augenbrauen gezupft und darauf geachtet, dass die Bügelfalte in der Hose sitzt. Nee, also damit kann ich nicht konkurrieren. Das ist aber nicht schön, Tina. Ich nicht. Ich fände das schon schöner, wenn Leute sich dieser Sendung auch mit mir Wissen Respekt nähern würden. Das tue ich auf jeden Fall. Und das liegt schon alleine daran, dass ich mich trotzdem getraut habe, bei dir anzurufen. Also gut, na, okay, das akzeptiere ich. Aber ansonsten würde ich mal, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt in die Oper gehen. Nee, also ja, da würdest du das wahrscheinlich nicht im Schlafanzug mit einer Zigarette in der Hand und Socken an den Füßen machen. Nee, das nicht, aber ich würde auch nicht unbedingt den schwarzen Minirock anziehen, obwohl ich das nicht. Warum denn nicht? Das ist doch aber toll, das kleine Schwarz ist doch großartig. Ja, klar, das hängt von der Stimmung ab und vom jeweiligen Anlass. Ja, ach, und du, also deine Stimmung und der Anlass der dieser Sendung, also diese Sendung quasi, sind nicht dazu angetan, dich dazu zu bringen, sagen wir mal, das kleine Schwarze anzuziehen? Weniger. Also was Sendungen wie diese betreffen oder beziehungsweise Veranstaltungen, die mit deiner Person zu tun haben, denke ich mal, kann ich mich meiner Natürlichkeit überlassen. Und insofern bin ich eher selbstbewusst, als wenn ich mich da im schwarzen Mini hinsetzen würde. Naja, aber sag mal, es gibt ja nicht nur Natur, sondern es gibt auch noch Kultur als so eine Art Überbau darüber. Und die ist auch aber wunderbar eigentlich. Das ist doch aber schade, darauf zu verzichten. Ja, ich meine ja jetzt nicht so im Sinne, sagen wir mal, prügelnder Zivilisation, die jetzt sagt, aber die Hände auf den Tisch und solange du hier an meinem Tisch sitzt, wird die Essen bald auf denselben kommt und so, sondern ich meine als so eine Art schöne Geste. Das ist richtig. Im Grunde, ja, das macht er. Ich bin gerne bereit, solange das meiner eigenen Person entspricht. Ja, guck mal, was kann ich machen? Ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht Blumen schenken. Du kannst zum Beispiel auch nicht mir jetzt Blumen schenken. Kann ich nicht. Was kann ich machen? Ich kann mir Mühe geben, ich kann mich hier ordentlich hinsetzen und wie gesagt, auf die auf saubere Fingernägel und Bügelverhalten achten. Nee, aber was ich mal sagen wollte, die ganze Zeit, wenn du mal, nehmen es nicht ausreden zu lassen, ist Folgendes. Ein Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen besteht für mein Begreifen dahingehend, dass wenn ich wie neulich im Kulturhaus Spandau letzten Monat zu einer Veranstaltung gehe, in der zwei nette Herren sitzen und ihr Bestes geben, uns wirklich dedikat zu unterhalten. Egon Bahr und Herbert Grönemeyer nehme ich an. wohl kaum, du weißt, wer gemeint ist, yourself und der Stefan. Und ich vorher ein Bier getrunken habe und eine derart volle Blase habe, die Unterhaltung für dich und die Leute aber nicht stören will, für mich schon lange nicht, weil ich auch nichts verpassen will, aber irgendwann so den Drive habe, auf Klo gehen zu müssen, dass ich aufspringe, wie von Taranteln gestochen und auf Klo renne, wieder reinkomme, sauer bin, dass ich was verpasst habe, andererseits aber glücklich, dass ich dir jetzt wieder ohne den störenden Freund... Tina, aber wenn man dich nicht unterbricht, dann redest du ja endlos. Ja, klar. von daher ist es ja dann doch meine heilige Pflicht, dich ab und an zu unterbrechen. Ja, ich glaube... Also du bist auf Klo gegangen, da hat die Natur gewonnen. Naja, dahin kann man doch nichts sagen, die Natur ist sowieso mal stärker als Kultur. Ich muss mal kurz einmal noch ausreden. Und was mir in der Hinsicht Selbstbewusstsein beschert hat, war die Tatsache, dass ich die Erste war, die sich getraut hat, so in der Mitte der Vorstellung auf Klo zu gehen und 3 bis 4 bis 5 Leute sich dann im Nachhinein getraut haben, nach mir auf Klo zu gehen, weil ich den Vorreiter gespielt habe. Soll ich dir mal sagen, was schrecklich ist? Na? Mit einer vollen Blase im Theater sitzen. Aber wisst ihr, was noch viel schrecklicher ist? Na? Mit einer vollen Blase auf der Bühne sitzen. Das habe ich mir gedacht. Tina. Der hat ja da sein Weg gegurgelt. Ich habe gedacht, Junge, muss der nicht mal. Also ich habe irgendwie richtig... Ja, aber jetzt müssen wir irgendwie von dieser Veranstaltung doch weg. Bedauerst du das denn, dass du wenig Selbstbewusstsein hast? Sagen wir es mal so, in manchen Situationen schon. Obwohl, was ist denn Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein habe ich schon. Nur mir mangelt es manchmal an Selbstvertrauen. Wie alt bist du, Tina? Ich bin 34. Seit wann hast du Selbstbewusstsein? Oh, so lange noch ja nicht. Hört sich doof an, ist aber so. Aber sag mal, seit wann ungefähr? Oh, das schätze ich mal. Selbstbewusstsein, das hat sich so langsam im Laufe der Jahre ganz peu à peu entwickelt. Ja, hier gibt es aber endlich begriffen hat. Gibt da nicht so eine Hürde, so eine klare Zäsur, wo man sagen kann, also ab da eigentlich, also so ein, sagen wir mal, ein historisches Datum deiner Biografie? Doch, indirekt schon. Ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, die deutsche Geschichte bist, denn so eine Art, so ein Datum wie der 9. November, Maueröffnung, ja? Deine innere Maueröffnung? Dann würde ich sagen, ganz konkret im letzten Jahr. Im letzten Jahr? Ja, ganz. Ach, und was war der Anlass? Vor eine Krebserkrankung. Eine Krebserkrankung? Ja, das versaut jetzt deine lustige Sendung, aber du hast mich gefragt und ich gebe dir eine Antwort. Ich finde auch irgendwie, dieser Zwang zu lustig ist doch wirklich also ein extremer Terror, der übrig geblieben ist. Schön, du hast begriffen, was ich meine. Dem würde ich mich ja nicht beugen wollen. Das ist jetzt eine Krebserkrankung, die dich selbst betroffen hat. Ja, auf jeden Fall. Und da kehrt man doch ein wenig mehr in sich und ich denke, das trägt Früchte. Und so eine Reaktion von dir war dann, dein Leben zu überdenken und versuchen rauszukriegen, wer du selber bist. Richtig, oder vermehrt. Ja. Oder intensiver, sagen wir es mal so. Hm? Und wie macht man das? Hinsetzen, Zimmerdunkel, nachdenken? Auch, aber eigentlich weniger. Also in erster Linie Augen auf, Ohren auf, Kopf auf, Herz auf. Und sich trauen, aufs Klo zu gehen. Ja, das würde, ja, da würde ich jedem so zuraten. Was? Da würde ich auch jedem zuraten. Gell? Ja. Doch. Du bist quasi 33 geworden, um dich selbst zu erkennen. 34. Selbst, um ein Bewusstsein, 34, um Bewusstsein deiner selbst zu kriegen. Lieber spät als nie. Ja. Sag ich mir, ja. Ja, wem sagst du das, du? Ja. Okay, Tina, danke ich dir erstmal für den Anruf, ja? Ja, alles klärchen. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, tschüss. Okay. Ciao. Hallo. Ja, hallo. Wer bist denn du? Die Elsa. Elsa, Tag Elsa. Hallo. Ah, das wird eine gute Sendung. Wenn am Anfang die Frauen anrufen, dann wird es eine gute Sendung. Naja, ich war ja Sonntag schon mal kurz im Gespräch, aber da hat ja jemand anderen gesucht. Und eine Viertelstunde später war dann doch eine Frau gesucht und dann war das aber wieder nichts. Aber war interessant Sonntag. Ja, so ist es mit dem Pech. Wie alt bist denn du, Elsa? Ein bisschen älter als Tina. 41. 41? Ja. Und wenn ich jetzt im Radio zum Beispiel sage, dass ich das schön finde, wenn sich die jungen Menschen, die vor den Radiogeräten sitzen und dieser Sendung folgen, wenn die sich ordentlich anziehen, wie findest du das einen sehr abseitigen Gedanken? Nee, aber... Aber keiner, dem du geneigt wärst zu folgen? Doch, ja? Ich habe eben zugehört, es war schon sehr interessant, aber ich kann die Tina gut verstehen. Sie sitzt sehr gemütlich zu Hause in dem Outfit, was sie sich selber gewünscht hat. Ja, aber ist die Frage, ist die Sendung tatsächlich so zu hausig oder hat die nicht doch auch so einen gewissen öffentlichen Anspruch? In dem Moment, wo sie unöffentlich zu Hause mit dir telefoniert, kann sie doch machen, was sie möchte. Genauso wie du dir wünschen kannst, dass wir uns schick machen. Stimmt. Ja. Wünsche ich mir aber auch von Herzen. Ja, ist doch toll. Also ist doch eine tolle Vorstellung, oder? Lauter geputzte junge Menschen vor den Radiogeräten. Ja, die Älteren, bitteschön, aber auch. Ja, das war jetzt, junge Menschen war jetzt im Sinne eines Kompliments gemeint, oder? Ja, soll ich dich olle Frau titulieren? Nö. Nee. Da besteht auch wenig Anlass zu, wenn du 41 bist. Bekommen. Ich habe mein großes Schwarzes heute angezogen, einfach um meine Das Küche große Schwarze, prima. Ja, weil ich muss meine Küche noch putzen und die sieht so schrecklich eklig aus. Und ach, warte, der große Schwarze ist doch eher so eine Art Monteursanzug? Nee. Schon das Schicke, was ich ins Theater anziehen würde. Ja? Weil nur so macht es mir Laune, meine Küche zu putzen. Ach so, da schraubst du dich mental hoch, um jetzt so einer niederen Tätigkeit wie Küche zu putzen? Ich nachher wie ein Storch im Salat durch meinen Dreck stolzieren. Ach, auch eine schöne Vorstellung. Ja, Elsa, das gefällt mir sehr gut. Du bist 41 und hast du schon zu einem Bewusstsein deiner selbst gefunden? Ja, natürlich nicht, weil wer findet schon sein hundertprozentiges Selbst? Naja, hundertprozentig würde ich nicht sagen, aber jetzt sagen wir mal so eine ungefähre, so eine verschwommene Vorstellung von sich selbst. Reichlich. Ja? Also vor 10 Jahren war ich auch noch nicht so wie heute, ist logisch, aber doch. Ja, gab's denn bei dir so eine Art Zäsur, wo du sagen kannst, ab da habe ich ungefähr begriffen, wer ich selber bin? Ja, klar. Und wo, was war das für eine Zäsur? Also ich weiß, dass ich als Kind schon sehr selbstbewusst war und das aber wieder aberzogen bekommen habe. Ja, haben Kinder dann ein Recht? So jetzt im jugendlichen Alter völlig von der Rolle, weil ich überhaupt kein Selbstbewusstsein zu haben glaubte. Ja. Das war mir ja aberkannt worden. Ja. Und dann, so peu à peu, sagen wir mal so zwischen, so ab 28 fing es so langsam an, dass ich so etwas gerader ging, mehr der Figur entsprechend, weil ich bin eigentlich schon sehr groß, aber dieses in sich hineingesunkene wuchs dann immer mehr und wurde dann so, wie die Größe eigentlich sein. Ja, aber sag mal, du meinst jetzt mit Selbstbewusstsein gewissermaßen aufrechter Gang und ohne Probleme, sagen wir mal, über einen leeren Platz laufen zu können und in Türen einzutreten, ohne unbedingt sich verpflichtet zu fühlen, anzuklopfen. Ja, alle wäre ja auf der Tanzfläche, ne? Wer wagt schon, der Erste zu sein, ne? Ah ja. Ja, doch. Aber das ist natürlich irgendwie der Schmalspurbegriff von Selbstbewusstsein, oder? Ja, schon. Am Rande jetzt war das ja auch noch am Ja, Beispiel, dann gibt's ja doch ganz andere, ne? Der leere Platz, der ist ja auch nicht, ne? Schmalspur. Ja. Also das alle drei. Also die drei Sachen sind natürlich Schmalspur Selbstbewusstsein. Aber ich meine jetzt so einen breiten Begriff von eines Bewusstseins von sich selbst zu haben. Wann setzt du das ungefähr ein bei dir? Ja, ich sag ja so, ab 28. Ab 28, aufwärts, ja, das ist ein Prozess, also mindestens mal 10 Jahre. Und ihr habt aber besonders, sagen wir mal, produktive Anlässe oder Situationen, die dazu führten? Doch. Also sehr selbstbewusst wurde ich natürlich, als ich in die Menge der Mütter einbezogen wurde, nachdem ich das erste Mal ein Kind kriegte. Ne? Meinst du, welchen Begriff von selbstbewusst meinst du jetzt? Das Gefühl von, ach, jetzt gehöre ich zu diesen Millionen von Müttern. Jetzt gehöre ich zum Clan, jetzt gehöre ich dazu. Ach so. Also nicht um jetzt Mutter sein, so, das soll jetzt, aber das ist Selbstbewusstsein, so, man war halt. So, dass sozusagen die mütterliche Gruppenzugehörigkeit dir ein Bewusstsein deiner selbst vermittelt hat auch. Ja. So. Haben denn, haben Männer denn da auch eine Chance, in der Art und Weise zu Selbstbewusstsein zu kommen? Ja, die müssen jetzt nicht Vater werden, aber ich würde sagen, jeder Mensch hat die Chance, zu erkennen, dass er selber sein darf. Darf man denn mal selber sein? Ja, aber doch, immer. Wohnen, zu Hause? Überall, man muss. Überall wohnen? Ja, da wo du jetzt bist zum Beispiel, hast du doch Möglichkeiten, du selbst zu sein und den anderen Leuten. Ja, das ist ja nur eher eine untypische Situation, dass man am Radio hinter dem Mikrofon sitzt. Ja, nun, okay, aber du musst. Aber stell dir mal vor, du sitzt jetzt. Öffentlichkeitsarbeit mit Bild gemacht oder immer noch. Na, aber hast du das Gefühl, wenn du zum Beispiel dich jetzt hinsetzt und mal den Fernseher anmachst, dass dir da gestattet wird, du selbst zu sein? Naja, da werde ich belabert und da habe ich schon Schwierigkeiten, ich selbst zu bleiben. Siehst du, aber gibt es davon nicht massenhaft Situationen? Doch, natürlich, logisch. Wo so Selbstenteigner unterwegs sind? Ja, immer. Das fängt ja schon im Kleinkindesalter an, über die Eltern, über die Lehrer, über die Erzieher, aber man muss sich doch selbst dann wieder zurückerziehen zu dem, was man ist. Ja. Wie macht man das, indem man Mutter wird? Das war nur ein Beispiel, was ich Frau und Mutter bin, aber indem man wirklich sich selbst erkennt, ne, und dann auch versucht, in der Schiene zu fahren, sein Leben, in diesen Gleisen, die man da so hat. Ja, stell dir mal vor, da kommt jetzt, sagen wir mal so... Mal Kurven geben oder mal bremsen oder was auch immer, mal zurückfahren, aber doch immer wieder das finden, was man eigentlich von Geburt an ist. Ja, nimm mal an, jetzt kommt so ein, sagen wir mal, 21-jähriger Schnösel auf dich zu. Ja. So ein bisschen Slacker-mäßig, okay, die Schnürsenkel nicht zu, ja, die Hose hängt irgendwie voll unter der Hüfte, wie so ist, dann so ein T-Shirt-Dingschen da. Würdest du dem einen Tipp geben können, wie er zu einem Bewusstsein seiner selbst kommt? Nee, nur wenn er mich fragt. Ja, nehmen wir mal an, ich bin das jetzt und frag dich jetzt voll Slacker-mäßig, wie komme ich denn jetzt zu einem Bewusstsein meiner selbst? Ja, das war voll wie ein 21-Jähriger, habe ich das gemacht, oder? Ja, dann würde ich sagen, du kleiner, Entschuldigung. Komm her, Herzchen, komm an die Brust. Dann setzen wir uns mal kurz auf die Bank und dann reden wir 10 Minuten und dann bleibst du mal mindestens 3 Stunden hier sitzen und guckst mal in dich rein und guckst auch mal die anderen an, sagst gar nichts, beobachtest nur und mindestens 3 Stunden später hast du dann ein bisschen mehr von dir entdeckt. Elsa, sei mal ganz ehrlich, wenn man in sich reinguckt, kann man da was sehen? Ja, klar. Gut, dann danke ich dir erstmal für den Anruf, ja? Oh Gott. Tschüss. Ciao. Mensch, das war eine entschiedene Bemerkung. Ich kick auch immer, ich sehe nicht viel. Ach, das liegt aber an mir vielleicht. Hallo. Was ist denn hier los? Alle spinnen. Tag. Hallo. Wer ist denn da? Hier ist Stefan. Wie alt bist denn du? Na, jetzt mal. 21. Treffer. Wo sitzt denn die Hose ungefähr? Die Hose sitzt ordentlich, wie es sein soll. Die Hose sitzt ordentlich. Sitzt sie über den Hüftknochen oder unter den Hüftknochen? Ja. Ja, was heißt denn ordentlich? Das ist doch eine historische Frage. Ordentlich wurde, sagen wir, vor 10 Jahren anders definiert als jetzt und vor 20 Jahren noch anders und vor 40 noch anders. Du versuch mal auszumachen. Du hast aber ein ausgesprochen geringes Bewusstsein deiner selbst. Du bist dir ja nicht mal deiner Hüftknochen offensichtlich bewusst. Nee, ganz im Gegenteil. Nee. Siehst du, versuch mal in dich reinzublicken und jetzt such mal die Hüftknochen. Ja, die Hüftknochen habe ich schon gefunden. Hast du schon gefunden? Gut, und jetzt versuch mal wieder rauszugucken und jetzt such mal ungefähr irgendwie den Hosenbund. Ja, und jetzt versuch die mal beide in einer Relation zueinander zu bringen. Drüber, drunter, drauf. Hosenbund und Hüftknochen. Hosenbund und Hüftknochen. Ja, ich meine, es geht nicht um die Hüftknochen. Es geht. Nee, geht um das Verhältnis Hüftknochen-Hosenbund. Es geht um die Hüftknochen. Vom Schritt wollen wir ja nicht reden. Nee, ich habe hier gerade erst mal eingeschaltet. Worum geht's hier eigentlich? Um Selbstbewusstsein geht's. Ach ja. Mann, ich habe gerade erst eingeschaltet. Es ist 11 Uhr, die Sendung läuft eine Stunde lang. Ja, für wen macht man denn sich hier die Mühe und die Arbeit? Wie bitte? Von Anfang an dabei sein, sonst kriegt man das Thema nicht mehr. Ja, richtig, man muss von Anfang an dabei sein. Und jetzt muss man ein schlechtes Gewissen haben. Oh ja, habe ich auch. Und jetzt sag erst nochmal irgendwie die Relation Hüftknochen-Hosenbund. Bist du ganz alleine oder sind die Eltern noch da oder die Freundin oder ein Bekannter oder ein Freund? Nee, ich bin ganz allein hier. Dass du mal rüber ist zum Nachbarn? Nee. Kennst du die nicht? Nee. Was machst du, wenn du keinen Zucker hast? Bei mir ist immer Zucker im Haus. Und wenn du kein Brot hast? Brot ist auch immer da. Sag mal, bist du Versicherungsvertreter? Nee, um Gottes Willen. Was bist du vom Beruf? Student. Was studierst denn du? Irgendwas Ordentliches, oder? Germanistische Linguistik. Germanistische Linguistik. Und immer Zucker im Haus. Hä? Und immer Zucker im Haus. Auf jeden Fall. Ja. Und das Geld verdienst du dir jetzt selber? Kriegst du das von deinen Eltern oder Stipendium? Nee, ich jobbe. Du jobbst? Wie jobbst du denn? Na, im Copyshop. Ach, im Copyshop? Ja. Aber das ist ja auch praktisch. Da kann man sich ja immer das, was man selber braucht, gleich noch nebenbei irgendwie kopieren, oder? Naja, wollen wir so laut jetzt nicht sagen? Ja, genau. Oh, jetzt sag doch bitte mal Verhältnis Hüftknochen-Hosenbund. Das Verhältnis stimmt, möchte ich mal sagen. Ja, kannst du nur sagen, ob die drüber, drunter oder drauf? Na, genau in der Mitte, so wie es sein soll, wie gesagt. Also bei dir sitzt der Hosenbund ja nur auf den Hüftknochen. Das ist ausgesprochen unbequem. Nö, für mich nicht. Germanistische Linguistik. Ja. Ja? Kann's kommen. Das heißt, du hast schon doch ein relativ wissenschaftlich-analytisches Verhältnis zu Worten. Ja. Ja? Auf jeden Fall. Und wenn dir jetzt so ein Wort wie Selbstbewusstsein unterkommt? Tja, Selbstbewusstsein kommt immer darauf an, was man unter Selbstbewusstsein versteht. Ja, könntest du das erstmal vom Wort her, sagen wir mal, versuchen auseinander zu klamüsern? Ja, Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, das man für sich selbst haben sollte. Also das Bewusstsein... Jetzt mache ich gleich eine moralische Doktrin draus. Ist ja erstmal ein zusammengesetztes Substantiv, oder? Ja, auf der einen Seite haben wir Selbst, auf der anderen Seite haben wir Bewusstsein. Ja, wie bei Bergmann. Auf der links haben wir den Berg, rechts haben wir den Mann. Genau. Ja? Du heißt ja Bergmann, aber ist ja kein bestimmter Berg, sondern ist ein bestimmter Mann. Sag mal, hast du auch Linguistik studiert? Nee, aber das ist ja nur relativ einleuchtend. Und Selbstbewusstsein ist kein bestimmtes Selbst, sondern ein bestimmtes Bewusstsein. Genau. Ja? Bergmann ist Mann des Berges quasi. Ja? Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist Bewusstsein des Selbst. Selbst, genau. Das ist die Frage, wo ist selbst? Ja, selbst ist... Selbst ist der Mann. Genau. Sag mal, laufen bei euch wirklich so die Seminare ab, dass vorne einer redet und die Studentenschaft im Chor genau richtig, ja, ja, hört, hört. Man sollte sich schon selber seine Gedanken machen, denke ich mal. Ja, dann will ich dir hierzu die quasi seminartrainierende Möglichkeit geben, dir jetzt zum Begriff des Selbstbewusstseins Gedanken zu machen. Du kannst es erstmal germanistisch-linguistisch machen. Du kannst es dann auf dich selbstbezogen machen, unter Berücksichtigung der Hüftknochen und des Hosenbundes. Und du kannst es aber auch ins philosophisch Allgemeinere treiben. Ja? Wie man so Tierherden treibt. Ja. Mann, was soll denn schwieriges Thema, du? Ja, denkst du, die Sendung ist zum Spaß da? Nee. Siehst du? Ein junger Mensch denkt nach. Auf jeden Fall. Ja? Im Grunde schon ein Ereignis von den Ausmaßen einer Naturkatastrophe. Ja? Auch relativ selten. Ein junger Mensch denkt nach. Ungefähr statistisch so häufig wie Erdbeben in Deutschland. Also bei mir ist das ja nicht selten, würde ich sagen. Gut, nachdenken an sich. Aber nun ist ja auch schön, wenn so ein Prozess ein Resultat zeitigt. Genau. Genau, ja, ja, hört, hört, richtig. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns beide so einem Resultat nähern? Ja, du hast mich jetzt total durcheinander gebracht mit deiner komischen Hüftknochen-Theorie dort. Ja, aber findest du nicht, dass, sagen wir mal, durcheinander sein denn wirklich durchaus, sagen wir mal, produktiver oder auch schöpferischer Zustand sein mag? In einer Welt, die eigentlich immer versucht, Ordnung herzustellen. Meinst du, dass diese Welt ordentlich ist? Ich glaube nicht, dass die Welt ordentlich ist, aber eine der großen Doktrinen dieser Welt ist schon Ordentlichkeit. Ja? Ausweise, Grenzen, Polizisten patrouillieren auf den Straßen, Berliner Stadtreinigung. So sieht's aus. Ja? Und die Sendung fängt um 22 Uhr an und hört um 1 Uhr auf. Ordentlich. Und das ist ein Jugendsender, da spielt man zum Beispiel keine klassische Musik. Naja, weil es unordentlich wäre. Wieso ist das unordentlich, wenn man klassische Musik spielt? Weil es ein Jugendsender ist. Weil die Jugend keine klassische Musik hören darf. Ja. Sonst wird sie ja ganz verrückt im Kopf. Das war eine Verallgemeinerung. Nee, ist so. Nee. Hast du schon mal klassische Musik gehört auf Energy RS2 100,6? Alles keine Sender. Naja, gut. Dann lassen wir mal Radio Jans draußen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt mit so einer Aufgabe konfrontiert, wie dir Gedanken über das Selbstbewusstsein zu machen. Hättest du denn da Hilfsmittel, nach denen du gerne greifen würdest? Ja, das beste Hilfsmittel ist, immer sich selbst zu nehmen. Das Beste ist erstmal ein etymologisches Wörterbuch. Nee. Doch. Um rauszukriegen, wo zum Beispiel der Begriff Selbst herkommt. Hochinteressant. Das Selbst. Das Selbst. Ja, nicht ich, sondern das Selbst. Selbst. Selbstbewusstsein dann. Mann. Mann, hab ich ja wieder was gelernt bei dir. Ja. Hast du denn etymologische Wörterbücher da? Ja, klar. Jetzt gib nicht so an. Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir ganz sicher. Du hast ein etymologisches Wörterbuch. Ja. Ja? Du hast vielleicht so den. So etymologisch ist, weiß ich jetzt nicht. Ob es was? Ob es jetzt so etymologisch ist, weiß ich jetzt nicht. Wieso? Du hast ein Wörterbuch, hast du, meinst du? Ja. Aber hast du schon eine Vorstellung, was ein etymologisches Wörterbuch ist? Eigentlich schon, ja. Mann, arme Deutschland, arme germanistische Linguistik. So sieht's aus. Dann machen wir vielleicht doch erstmal Schluss. Ich wollte dir ansonsten eine Gelegenheit geben, dich hier auf ein kleines Referat vorzubereiten. Ach du Schande, das ist zu viel verlangt. Ja. Ja, den Eindruck hat leider auch. Dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja, tschüss. Ja? Tschüss und schön immer die Hüftknochen im Auge behalten. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal, glaube ich, ein Stück, damit ihr mal hier mal nachdenken könnt. Und wenn jetzt jemand dabei sein sollte, der weiß, was ein etymologisches Wörterbuch ist und auch eins hat, der könnte ja mal nachkicken, wo selbst herkommt. Ist doch voll interessant. Selbst. Was heißt selbst eigentlich? Ich weiß es auch nicht. So, was machen wir jetzt? Jetzt spielen wir Billie Holiday. Und zwar spiele ich, weil Billie Holiday, so wie das eine großartige Künstlerin ist, ist völlig klar. dass sie im Grunde so was, eine Figur ist eigentlich, also wie PJ Harvey oder umgekehrt eher PJ Harvey auch so eine Figur ist, möglicherweise, wenn sie Glück hat oder wenn sie so gut bleibt, wie sie ist, wie Billie Holiday, ist auch klar. Und dann gibt's ja immer so Songs, die die bestimmt und die manche Leute 10-mal aufnehmen. Und es gibt einen wunderbaren Song, den sie zweimal, also mindestens zweimal aufgenommen hat. Ich habe beide Varianten hier und will beide Varianten nacheinander spielen, weil sie sich extrem unterscheiden und weil sie beide wunderschön sind. Und getrennt werden diese beiden Billie Holiday Musiken von einem Text von Gottfried Benn. Ja? Billie Holiday, Gottfried Benn, Billie Holiday. Siehst dich nicht mehr. Du übersiehst dich nicht mehr, der Anfang ist vergessen, die Mitte wie nie besessen und das Ende kommt schwer. Was hängen nun die Girlanden, was strömt nun das Klavier, was zischen die Jatz und die Banden, wenn alle Abende landen so abgebrochen in dir? Du könntest dich nochmals treiben mit Rausch und Flammen und Flug. Du könntest, das heißt, es bleiben noch einige Töpferscheiben und etwas Ton im Krug. Doch du siehst im Ton nur die Losen, die Scherben, den Aschenflug, ob Wein, ob Öl, ob Rosen, ob Vase, Urne und Krug. Me be lonely, you won't believe. you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Ist das nicht großartige Musik? Da muss man doch in einer Sendung, in der selbst die einen Anspruch hat oder so dem äußeren Zwang unterliegt, dass in ihr relativ viel geredet wird, da muss man einfach die Schnauze halten. So, jetzt telefonieren wir weiter. Ich sage nochmal die Telefonnummer 7481. Ich kündige das einfach nochmal an. Das ist so eine tolle Ankündigung. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Richtig. An alle Arbeiter, Angestellte, Mensch, Beamte und Rentner. Halt die Klappe. 7481110 ist die Telefonnummer. 7481110. In Potsdam. Dann gibt's außerdem noch, weil die Leitungen hier besetzt sind und wer jetzt nicht durchkommt und aber wichtig zum Thema Selbstbewusstsein zu sagen hat und möglicherweise so Sachen zum Selbstbewusstsein zu sagen hat, die sich reimen, der könnte den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. Ebenfalls in Potsdam. Potsdam hat ebenfalls immer noch, immer wieder die Vorwahl 0331. Jetzt ist... Hatte ich gesagt. Und jetzt schäme ich mich, weil ich gleich wie ein Idiot wieder losgequatscht habe, kaum dass die letzten Töne von Billie Holiday verklungen sind. Das ist nicht schön. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, guten Tag, ich bin's Christian. Tag Christian. Wie alt bist denn du, um das mal so abzuchecken? Das ist, glaube ich, immer relativ wichtig. Bin 19, fast 20. 19. Und hast du denn, sagen wir mal, der Magie meiner Stimme und meiner Ausdrucksmacht bist du dir erlegen und hast dich jetzt ordentlich angezogen für die Sendung? Sei ehrlich. Naja, ordentlich angezogen, sagen wir mal so, Jeans, T-Shirt und ein Hemd. Ein Hemd über dem T-Shirt drüber? Ja, so ein längeres Hemd. Ja? So, jetzt tragen ja junge Menschen auch immer T-Shirt über dem Hemd. Nee, ja, jetzt kein Unterhemd. Sieht doch geil aus. Halt so ein Baumwollhemd. So ein Baumwoll-T-Shirt? Nee. Ja, das ist auch Baumwoll, aber so ein, grob gesticktes Baumwoll. Ja, und hast du ein Bewusstsein davon, wie sich bei dir Hüftknochen und Hosenbund zueinander verhalten? Nee. Nee? Das kann man ja relativ leicht überprüfen. Versuch doch mal einzuschätzen, ob jetzt der Hosenbund über den Hüftknochen, direkt auf den Hüftknochen oder unter den Hüftknochen ist. Ach so, nee, der Hosenbund ist über den Hüftknochen. Direkt über den Hüftknochen? Ja. Dann bist du ja doch eher ein ordentlicherer Mensch. Oder in gewisser Weise, was sagen wir mal, diese Hüftknochen-Hosenbund-Relation betrifft, konservativer. Sag ruhig ja. Eigentlich weniger. Die Hose hat mich nicht mehr gekauft, sondern mir meine Mutter. Und dadurch ist das so. Ach so, na, dann ist natürlich klar, Hosen, die Mütter kaufen, die enden natürlich immer weit über dem Hüftknochen. Genau. Ja, kurz unter den Brustwarzen dann. Ja, so ein Gefühl. So, Christian. Hm? Hast du Selbstbewusstsein? Ja, denk mal schon. Ja, dann beschreib mal dein Selbst jetzt. Naja, aber sagen wir so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie Leute neu kennenlerne, ja, dann halte ich mich, sagen wir, erstmal zurück und guck mir die erstmal an. Ja. Aber nach einer Weile gehe ich dann auch direkt auf die drauf zu, wa? Ja. Dann sag ich mir, naja, entweder kommst du mit denen klar oder ja, ich hab. Das nimmst du jetzt für dich selbst als ein Indiz, als ein Ausdruck deines Selbstbewusstseins, über das du verfügst. Ja. Mhm. Nur ist ja Selbstbewusstsein doppeldeutig. Selbstbewusstsein meint ja auf der einen Seite so eine Art große Klappe zu haben, forsch, teilweise so ja nassforsch, was ja auch ein wunderschönes Wort ist, ja, so zack auf Situationen zugehen. Möglicherweise anfangs ein bisschen zögern, leichte Zurückhaltung, aber dann doch in die Situation mit tüchtigem Selbstbewusstsein, einem Bewusstsein, das davon aussieht, dass man selbst der Situation gewachsen sei, ranzugehen. Stimmt's? Ja. Ja. Ja, ich weiß, war ein bisschen schnell geredet, aber... Ja. Naja, aber du musst aber auch schnell hören lernen. Ja. Sagt dir deine Mutter wahrscheinlich auch immer, oder? Nö. Nee? Nö. Nee? Ist sie da, deine Mutter? Wollen wir doch mal gleich überprüfen? Die sitzt in der Stube. Ja? Könnte ich die mal kurz haben? Oh Gott, da müsste ich jetzt am Telefon in die Stube rennen. Ja, das macht nichts. In mein Zimmer holen. Na, ich würde ein bisschen pfeifen und inzwischen könntest du deine Mutter aus der Stube holen. Oh nee. Das muss doch, doch, Christian, das finde ich schon durchaus angemessen. Das kann mir auch gut vorstellen, ich höre auch so eine Art Unterton in deiner Stimme, dass du hier möglicherweise rumflunkerst, was das Zeug hält. Nee. Naja, da wäre natürlich sehr schön, wenn man einen Zeugen, respektive eine Zeugin, ja, meine in einem vertrauenswürdigen Alter, nee, deine Schwester, wie alt ist denn die? 16. 15. 15, na, die lügen doch auch, was das Zeug hält. Ist möglich. Du, meine Mutter, die hört jetzt aber ja kein Fritz, die guckt da eher Fernsehen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich würde dir die Situation schon versuchen zu erklären. Also, nein, ich werde mal gucken, ob du das irgendwie willst. Ja, guck mal, aber versuche das mit gebührendem Ernst anzutragen, ja? Nicht, dass du sagst, dass du bekloppt am Telefon, da halte ich mal mit dem. Der stöhnt immer so. Jo, alles klar, ich werde es mal fragen. Ja, na, da bin ich mal gespannt. Mhm. Naja, mal kicken, was Mutti da sagt, du. Das interessiert mich ja jetzt doch. Was machen wir? Sollten wir hier zwischendurch ein bisschen eine kleine... Ach, ich kann ja eigentlich mal auf der anderen... Ach nee, auf der anderen Leitung telefonieren, ist auch blöder. Mal irgendwie eine vorsichtige, eine ganz shorte Zwischenmusik. Haben wir jetzt... Ja? Sag mal, du bist doch nicht die Mutti vom Christian. Nee. Du bist doch der Christian selbst. Sag mal, denkst du, dass du mit so einem Billentrick, dass du mich dahinter das Licht führen kannst? Hast du jetzt echt erwartet, dass ich davon ausgehe, dass du deine Mutti seist? Nee, das habe ich jetzt nicht erwartet. Christian, aber du hast doch versucht, so den. Also erstmal hast du gedacht, vielleicht klappt's, ja? Manchmal funktioniert's ja. Nee, die schläft vom Fernseher und jetzt wollte ich sie nicht unbedingt decken. Na gut. Du, ich habe aber noch eine Frage zu deiner letzten Sendung in der letzten Woche. Ja, frag mal. Du, aber ich glaube nicht, dass ich das beantworten kann. Du hattest da so ein Lied gespielt, da wir danken. Danke, ja, danke. Ja, danke. Genau. Das würde mich mal interessieren, von welcher Gruppe diese Lied. Also das Original ist von irgendeinem Kirchenverein. Das hat irgendeinen Preis, einen kirchlichen Liederpreis irgendwann gewonnen in Anfang der 60er oder in Mitte der 50er Jahre. Und das taucht aber in einer der wunderschönsten Inszenierungen der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz auf. Die heißt Murks den Europäer von Christian Marthaler. Heißt der Christian von Marthaler? Musst du ins Theater gehen? Oh, ja. Naja. Was? Da singen die das ganz super großartig. Bist du noch da? Jetzt hat sie die Stimme verschlagen. Was? Ich bin noch da. Gunnar? Ja. Ja. Wollte ich mal fragen, ob du vielleicht nochmal spielen könntest, denn ich fand das irgendwie total genial. Habe ich jetzt nicht bei. Spiele ich nächstes Mal vielleicht wieder, ja? Oh, das ist gut. Ja, alles klar. Okay, dann bedanke ich mich erstmal für deinen Anruf. Hm? Und noch einen letzten erwachsenen, achtenden Tipp, wenn er jetzt da durch die Stube ist, dann tritt leise auf, ja? Ja. Okay, tschüss. Hallo. Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Stefanie aus Berlin. Stefanie, wie alt bist denn du, Stefanie? 20. Was ist denn deine erste Erinnerung? Oh. Ist das ein Bild, ein Geruch oder ein Geräusch? Die allererste Erinnerung deines Lebens? Jetzt. Im Moment gerade, oder? Naja, die dir so einfällt. Die allererste Lebenserinnerung überhaupt. Oh, das war eine schwierige Frage. Also denk ruhig nach. Ich genieße es, wenn Leute nachdenken. Also im Moment erinnere ich mich eigentlich nur daran, an letzte Streitsituation. Nee, nicht deine allererste quasi Kindheitserinnerung. Das allererste Mal, wo du wusstest, du bist du ungefähr. Es geht ja um Selbstbewusstsein. Ja, schon. Guck mal, wahrscheinlich zum Beispiel bei der Geburt warst du dabei. Ja. Aber du müsstest lügen, wenn du dich daran erinnern wolltest. Ja, oder behaupten würdest, du würdest dich daran erinnern. Ja, das stimmt. Und dann wahrscheinlich auch das erste halbe Jahr, kannst dich kaum erinnern. Und wahrscheinlich nicht mal das erste Jahr. Genau. Und irgendwann fängt ich an. Irgendwann zerschrammt alles, aber da quasi, da ist der Vorfilm zu Ende und der Film beginnt, der Film deines Lebens. Ja, also, klar, also ich habe sicherlich auch Situationen noch im Kopf, Kindssituationen, wo ich mich dran erinnern kann, weil das sind so Sachen. Versuch mal das allererste Bild oder Geräusch oder Geruch zu beschreiben. Ja, das allererste war eigentlich meine Mutter halt, ja. Dass ich jetzt, Ist ein Bild deiner Mutter. Ja. Das allererste Bild ist deine Mutter. Ja, kann man so sagen. Ja, wie sie steht, sitzt, ihr Gesicht, wie sie sich über dich rüberbeugt? Ja, so mehr so. Wie? Na, wie sie mich halt anguckt. Also, oder besser gesagt, wie sie mir gegenübersteht und mir, irgendwas verbietet wieder oder so rummeckert. So, ja, lass es sein, lalala. Der Film deines Lebens beginnt mit deiner meckernden Mutter. Ja. Au. Schon, ja. Das ist natürlich schon hart, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Und wie ging ja dann weiter, der Film? Wie ich groß wurde, wie ich halt Freunde kennengelernt habe oder Situationen, die ich jetzt im Kindergarten sehe oder überhaupt so mit. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir zum ersten Mal der Gedanke, ich bin ich, bewusst wurde? Nee, also ich glaube, so einen Moment, also gab es ja nicht so unbedingt, also bei mir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bei dir ist das Leben dann eher so wie so ein ruhiger, träger Fluss, so hingelaufen bist du jetzt, wie alt bist du, 20 oder so, ja? Ja, genau, ja, also so richtig meiner selber bewusst, bin mir sowieso bis in manchen Situationen, also ich habe auch ein ziemlich gekränktes Selbstbewusstsein oftmals. In welchen Situationen bist du dir deiner selbst bewusst? Ja, das sind bestimmte Auftretenssituationen, so, zum Beispiel, wenn man jetzt ausgeht oder auf der Straße läuft, ja, und Leute glotzen einen an oder da bin ich mir dann meiner selber bewusst, aber. Und was entsteht dann da für ein Bild von dir selbst? Ja, also, bei mir ist es so, dass ich eigentlich eine Person bin, die ziemlich oft auch angestarrt wird von irgendwelchen Leuten oder angeglotzt wird. Und dann fange ich an, eigentlich in mich zu gehen und zu überlegen, warum machen die das? Warum gucken die mich an? Ja, und wo gucken die da hin? Immer auf die Beine, auf den Busen, in die Augen? Die gucken sich meine ganze Person an, aber meistens auch ins Gesicht, ja. Ins Gesicht, in die Augen? Ja. Ja, das sind aber Blicke, mit denen man durchaus leben kann, oder? Ja, sicher schon, aber mir wird es eigentlich auch ziemlich oft lästig, ja. Es gibt Situationen, wo mich das überhaupt nicht stört, wie in der Disco oder so, wenn mich irgendwelche Typen anglotzen oder so. Aber jetzt so im regelmäßigen Leben so, also da ist es manchmal schon ziemlich nervig. Ja, und deine Reaktion ist dann, entweder ich ziehe eine Flappe oder ich bin so müde, dass es mich gar nicht mehr interessiert. Ja, aber was hat denn das jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun? Naja, dass mein Selbstbewusstsein halt geschwächt ist durch so eine Situation, weil ich damit nicht richtig umgehen kann. Kennst du auch Situationen oder Anlässe, die dich dazu zu bringen, dich quasi zu fragen, wer bin ich? Ja, eigentlich schon, ja. Also. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, wer du bist? Gestern. Also ich bin sowieso, ich mache gerade so eine Phase durch, wo ich mich echt frage, so, wozu lebt man eigentlich? Was hat das hier eigentlich alles für einen Sinn? Und mein Gott, wozu soll ich arbeiten gehen? Und ist das alles? Jetzt weitet das mal nicht so aus, sonst landen wir irgendwie bei den tropischen Regenwäldern. Warum hast du dich gestern gefragt, wer bin ich? Na, eigentlich durch eine Krisensituation. Und die fand gestern statt? Ja, genau. Und was war der Anlass dafür? Ein Diskussionsgespräch mit einer Freundin, ich bin eine Person, die eigentlich auch ziemlich oft krank ist und öfter mal nicht arbeiten geht und so. Und dann kommen halt so eine Sachen wie, Mensch, mach das doch und geh doch dahin und warum lässt du dich so hängen und lalala? Und da frage ich mich dann echt selbst, ja, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich sowas? Warum bin ich eigentlich so? Warum lasse ich mich so lalifari hängen so? Warum sind andere so anders? Das ist aber auch eine andere Frage. Warum bin ich so? Ist doch eine deutlich andere Frage als die Frage, wer bin ich? Hast du dich wirklich schon mal gefragt, wer bin ich? Ja, doch, ja, schon. Ja, ich finde nicht, dass man sie unbedingt gefragt haben muss. Du kannst ruhig ganz ehrlich sein. Du kannst sagen, eigentlich hättest du mich noch nicht gefragt. Nee, ich habe mich das schon mal gefragt, aber so. Also eigentlich ist es doch die gleiche Frage. So, warum bin ich so, ist doch das gleiche wie, wer bin ich? Also. Nö, finde ich nicht. Also, ich das doch, guck mal, das ist doch einfach der einfache Punkt, man ist mit sich unzufrieden. Man denkt, ah, oh Mann, ich bin Loser, bin Rumhänger, ich bin eine faule Sau, ich bin unordentlich, wäre doch toll, wenn man dit und dit auf die Reihe kriegen würde, wäre doch toll, wenn ich dit machen würde, warum krieg's nicht hin, so. Ja. Ja, das ist aber eher so eine praktische Verhaltensfrage, wo man mit sich selbst, also mit dem, wie man sich verhält, nach außen, unzufrieden ist. Und denkt, wenn man das so und so machen würde, dann wäre man mit sich selber zufriedener, wären andere Leute zufriedener und das Leben wäre leichter. Ja, und in der Situation kommt wenn man immer den, auf den Punkt, in dem man sich... Nee, aber die Frage ist, wer bin ich? Da gibt's, glaube ich, kein Geschirr, da gibt's dann irgendwie kein Geschirr, was nicht abgewaschen ist. Und da gibt's keine Klamotten, die im Wege rumliegen und die einen nerven. Und da gibt's keine Arbeit, bei der man ja noch mal pünktlich wäre. Und da gibt's keine Geldprobleme, die man so und so hat. Sondern wer bin ich? Da bist nur du da? Und dann ist es scheiß dunkel? Mhm. Und dann kiekst du. Und sitzt da und was siehst du? Nicht. Ja, aber klar sieht man ich sich. Ich sitze da und esse Klops, auf immer Klops. Man kann sich vor den Spiegel stellen und sich fragen, wer bin ich? Und daraufhin folgen dann viele andere Fragen, wie, warum sehe ich so aus? Warum mache ich jetzt gerade das? Oder, ja. Aber hast du dich schon mal vor den Spiegel gestellt und gefragt, wer bist du? Ja, so in der Art schon. Ey, immer wenn ich es versuche, fange ich gleich an, mich zu rasieren. Weil das ist die einzige Fluchtmöglichkeit dann. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, okay, alles klar. Tschüss. Ciao. So, jetzt kommen gleich Nachrichten, aber die Nachrichten kommen wie immer nicht sofort gleich, sondern die kommen mit leichter Verspätung, weil vorher erst nochmal Gottfried Benn, einer der großen Dichter dieses Jahrhunderts, einen Text, ein Gedicht von sich selbst, er höchstpersönlich liest und danach noch eine Musik gespielt werden muss, die auch sehr schön ist. Gottfried Benn. Denk der Vergeblichen. Wenn ein Verzweifeln, der du doch große Stunden hattest und sicher gingst und viele Beschenkungen aus Rausch und Morgenröten und Wendungen unerwarteten dir pflegen konntest. Wenn ein Verzweifeln selbst mit Zerstörung und Entverglimmen aus dem Unergründlichen in seine Macht dich will. Denk der Vergeblichen, die zarte Schläfe ingewendeten Gesichts, in der Erinnerungen Treue, die wenig Hoffnung ließen, doch auch nach Blumen fragten und still Verschwiegenes mit einem Lächeln von wenig Ausdruck in ihren kleinen Himmel hoben, der bald verlöschen sollte. Still reflected, saw myself. I gripped the window, pressed my mouth. I tried to reach you. I tried to reach you. Through the mirror, through the window, through the past. I tried to reach you, but the light deceived me. Shadow, what I pressed was only glass. I tried to reach you. I tried to reach you. And the mirror that keeps us apart became the window. I tried to reach you. I tried to reach you. 22 Uhr und 32. Fritz, Kurzinfo. Vermittlungen. Das Brandenburgische Sozialministerium hat zur Beilegung des Arzneimittelstreits Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen angekündigt. Zugleich wurden die Ärzte noch einmal auf ihre Pflicht hingewiesen, das für jede Krankheit notwendige Medikament zu verschreiben. Vorhaben. US-Präsident Clinton hat sich für die Erweiterung der NATO nach Osten noch vor der Jahrtausendwende ausgesprochen. An die Adresse Russlands gerichtet sagte Clinton, kein Land außerhalb der NATO werde ein Vetorecht haben. Eklat. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich beim französischen Staatspräsidenten Chirac für die Zwischenfälle in Ost-Jerusalem entschuldigt. Chirac und seine Begleiter waren heute bei einem Rundgang durch eine strenge Polizeibewachung daran gehindert worden, Kontakte zu Palästinensern aufzunehmen. Gefängnisbrand. Dabei sind in einer Anstalt nahe der venezuelanischen Hauptstadt Caracas mindestens 30 Häftlinge ums Leben gekommen. Vollzugsbeamte hatten Tränengas oder Brandbomben in einen völlig überbelegten Gefängnisflügel geschleudert, nachdem sich die Häftlinge geweigert hatten, an einer routinemäßigen Zählung teilzunehmen. Ey, die deutsche Sprache ist schon super geil. Tut mir leid, dass ich die unterbrechen muss, Matthias. Aber so eine leicht verschobene Betonung ändert doch oder gibt den Nachrichten ganz neue Bedeutung. Wenn aus Krankenkassen kranke Kassen werden. Großartig. Wie in Krankenkassen. Ach so. Sport. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gab es folgende Ergebnisse. Karlsruher SC Amateure, VfL Bochum 0:1, 1860 München, Hamburger SV 1:2. SC St. Pauli soll das heißen. St. Pauli unter Haching 1:0 und SC Freiburg SV Meppen 2:1. So eine Nachricht gewinnt wirklich, wenn es kranke Kasse heißt. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radio-Land stellenweise Nebeltemperaturen um 3 Grad. Auf unserem Radarschirm sehen wir keine Niederschlagsechos. Es bleibt also morgen teils wolkig, teils auch heiter. Auf jeden Fall trocken bei 13 Grad. Lass dich nicht ärgern, Matthias. It's me. Verkehr. A24 Berlin Richtung Dreieck-Wittstock an der Dosse. Zwischen Herzsprung und Dreieck-Wittstock Sperrung beider Richtungsfahrbahnen und Sperrung einer Richtungsfahrbahn Richtung Berlin im Baustellenbereich wegen Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird in Herzsprung Richtung Dreieck-Wittstock abgeleitet. In Richtung Berlin kommt es zu Rückstauerscheinungen. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, Autobahn 100 zunächst im Tunnel Innsbrucker Platz, Fahrt Richtung Tempelhof, linker Fahrstreifen gesperrt, Bauarbeiten. Und Charlottenburg 111 heißt die Autobahn in Höhe Hinkeldeibrücke, rechter Fahrstreifen, Richtung Reinickendorf gesperrt, Grund ebenfalls Bauarbeiten. Ein schöner Name für eine Autobahn, 111. Jetzt sah nichts wie raus, war das mal Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias. The Crazy World of Fritz präsentiert Music live in Berlin. Sheryl Crow. Sheryl Crow am 5. November im Metropol. Yeah. Eingeladen, empfangen und auf die Bühne geschickt von Fritz. Are you joking? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, für alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, mache ich drei wichtige Durchsagen. Erstens, zieht euch mal was Ordentliches an, das ist keine Luder-Sendung. Zweitens, die Telefonnummer dieser Sendung unmittelbar ist 7481110, 7481110. Drittens, der halbautomatische Anrufbeantworter, bei dem ihr die Möglichkeit habt, euch zum Thema zu äußern, ohne von mir unterbrochen zu werden, wo ihr die Möglichkeit habt, das ist aber auch eine gewaltige Herausforderung, in geschlossenen ganzen Sätzen, die durchaus kommafähig sein dürfen, zu reden, hat die Telefonnummer 7219932, 7219932, ist der halbautomatische Anrufbeantworter und die Kabelologen. Jetzt kommt nämlich noch ein viertens, das Thema heute lautet Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein in die unterschiedlichsten Bedeutungen dieses Wortes. Alles klar. Jetzt kommt übrigens erstmal noch eine tolle Musik. Ich habe neulich wieder mal Fernsehen gekriegt und es ist ja extrem selten. Wenn was gut ist, eine Reportage, dann ist er bestimmt älter als 20 Jahre. Das war eine Reportage, die war 24 Jahre alt. Das war ein Film über Friedrich Holländer, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, von dem er sich, ich bin von Konflikt, muss auch nie eingestellt. Und so. ist, und es war ein super Film. Da stand ein alter, kleiner, hässlicher Mann und hat ganz großartig gesungen und hat ganz großartig erzählt. Und ihm zu Ehren, jetzt wahrscheinlich der Star der Holländer Musiken, Marlene Dietrich, mit einem Song, der von Friedrich Holländer musiziert und getextet wurde. Marlene Dietrich. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder Liebe nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem Traurigsein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen soll, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Mit der Musik was anfangen kann, wer das Tagebuch von Anne Frank gelesen hat und wer die Diskussion um Goldhagens Buch Hitlers Wille Vollstrecker für wichtig hält, dem würde ich an dieser Stelle sagen wollen, der sollte unbedingt ins Theater gehen, in die Volksbühne. Da läuft zurzeit großartig inszeniert von Castorf, des Teufelsgeneral. Und ich habe, daher kommt auch der andere Teil der Wut, dass ich vorhin gesagt habe, die 90er Jahre sind ein Arschlochjahrzehnt, ist eine anale Dekade. Ich habe vorhin die Kritik in der Berliner Zeitung dazu gelesen und habe gesehen, die haben echt alle nur nasse Schrippen im Kopf. Ist voll entsetzlich, was da über diese großartige Aufführung geschrieben wird. Jetzt habe ich ja wieder in Rage geredet und weiß überhaupt ja nicht. Doch, ich weiß warum, weil ich wütend bin. Und wenn ich wütend bin, fange ich immer an zu stottern und weiß dann nicht mehr weiter. Und dann so, oh scheiße, egal. Und dann muss schnell telefoniert werden und dann kommt das alles wieder so ins Lot. Hallo, wer bist denn du? Paul. Tag, Paul. Jürgen, ich brauche mal einen Tipp von dir. Du brauchst einen Tipp von mir? Ey, von mir sind keine guten Tipps zu haben zur Zeit, glaube ich. Versuchen wir das mal. Ich versuche gerade eine CD zu basteln. Und zwar nicht so Best of Ost, sondern Best of Ost and West. Ach so. Ah? Ja. Weil ich hatte gestern Geburtstag. Und dann dachte ich mir, was macht man so? An Musik. Dann machen wir jetzt ganz schnell die Frage. Das führt ja sehr weit weg vom Thema. Nee, das geht um das Selbstbewusstsein des jetzt ins sechste Jahr gehenden Neubundesbürgers, der so jetzt staatsbürgermäßig so in die Schule kommt. 6 Jahre her, Schulpflicht und so, ne? Wie fühle ich mich und wie können wir vielleicht mal dann doch irgendwie zusammenkommen? Das ist eine Frage, die mich in den letzten Tagen wieder ein paar Mal... Ach, zusammenkommen, Zerstreuung ist angesagt. Was ist das? Zerstreuung, Dissoziation, nicht zusammenkommen. Ja, das scheint. Aber das Schlimme ist ja, der Ostler ist ja sowieso eine Fiktion. Meinst du? Ja, klar. Nee. Natürlich, der Ostler ist sowas wie der Sudetendeutsche. Du bist der das Gegenteil Beweisende. Nee, Janisch, ich bin ich. Das ist der Punkt. Richtig. Ja. Ja, aber du bist anders als andere Moderatoren. Ja, aber kick dir Johnny an. Der ist kein Ostler und ist irgendwie ein super netter Typ. Und ja. Ist ein Westler. Alter, besser Wessi ist er. Nein, stimmt nee. Nicht. Johnny ist nämlich, Johnny ist einfach auch, ich bin ich. Also ja. Er ist er, so. Ja. Und davon gibt's einfach zu wenig. Ja. Das ist wohl wahr, da stimme ich dir zu. Oh, das war jetzt Eigenlob. Warum soll ich mich nicht Oma loben, ey? Hey, toller Typ, super. Jetzt mach mal kurz deine Frage. Welche Hits würdest du mit auf eine Scheibe brennen, auf eine CD? Außerdem bin ich ja nicht, ich bin ich. Kati Kovac, nee, oder ist es Kati Kovac? Wind, komm, bring den Regen her? Du bleib mal ganz unruhig hier. Also ich hab hier eine begrenzte Auswahl von CDs da. Susa Conch ist es, nee, doch Kati Kovac. Können wir uns vielleicht so auf die Richtung ganz Wind, komm, bring den Regen her. Wie bitte? Können wir uns vielleicht ganz grob so auf die Richtung Rock einigen? Nee, mit mir nicht. Lieber Hose. Wie bitte? Lieber Hose. Nee, auch nicht. Bei mir jetzt nur durcheinander. Ordentliche CDs sind sowieso langweilig. Gut, von mir aus. Dann machen wir bitte weiter aus der westlichen Richtung. Was wird man da so reinnehmen? Roy Black, ganz in weiß. Ah. Ihr hört unbedingt darauf. Dann sicher Tonsteine Scherben. Ja. Der Marianenplatz war blau, so viele Bullen waren da. Kennst du aus der Spiegelbild-EP von Lift, Liebeslied? Nee. Oder wahrscheinlich, wenn ich's höre. Ich kenne immer Überschriften nicht. Ich kenne die Titel immer nicht. Sing mal. Nee, sing lieber nicht. Ey, jetzt hast du 2 wertvolle Tipps von mir gekriegt. Das ist mehr, als du eigentlich hoffen konntest. Außerdem noch einen dritten, den du verschmäht hast. Kati Kovac, Wind, komm, bring den Regen her. Ist so ein so geiler Song, wirklich. Wer sagt dir, dass ich den Tipp verschmähe? Ich kann ihn einfach nicht umsetzen, weil die gute Frau hier auf Scheibe bei mir nicht da ist. Ja, da musst du dich mal kümmern. Das wird doch alles verhökert für ein Appel und ein Ei. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du faktisch keinen Sampler kriegst, wo aus beiden Seiten des Landes gemachte Musikstücke drauf sind? Ja, bin ich auch ganz froh, weil nämlich wie der, was Erich Honecker gesagt hat, die sind Feuer und Wasser, das verträgt sich dann nicht. Hä? Ja, das ist ja mein Problem. Ja, die sozialistische Musik in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. So, warte, ich suche hier irgendwas. Was waren das dann für Leute, die aufgehalten haben? Suche ich dann. Wie bitte? Was waren das dann für Leute, die aufgehalten haben? Weder Ochs noch Esel. Mir ist ja schon mal aufgefallen, dass die meisten dort. Mann, ich bin hier voll durcheinander, du. Landes, durchaus mit der im Westen des Landes zu jener Zeit gespielten Musik vertraut sind, während es andersrum doch erhebliche, sag mal jetzt Defizite oder sag mal es lieber nicht gibt. Ja, ist aber nicht so schlimm, oder? Ich hab doch nicht den Ehrgeiz, die jetzt alle irgendwie auf Ostmusik einzupredigen, einzuschwören. Außerdem war ich irgendwie bei einer Ostmusik, Ostrock-Musikmesse mit Johnny am Fernsehturm. Und das war echt gruselig. Das war wirklich ein Vertriebenen-Treffen. Das war Hupka-mäßig. Das war wirklich irgendwie. Debile Ostrentner standen da rum und haben irgendwie der guten Zeit nachgetrauert. In Spreewald-Kostümen und in, also richtigen Kostümen, Nylonbeutel in der Hand, präsent, 20 Hose ausgebeutelt, ohne Dings da und so eine fiese, dunkel, hellbraune Naturlederjacke, Braulederjacke. War echt super gruselig und so gestreifte Hemden. War erschreckend, wirklich. Das ist wirklich irgendwie der Punkt. Von daher, bleib mir weg mit dem Scheiß. Weil du gefunden hast. Mann, ich suche hier mal noch eine Musik, du. Ja, dann doch immer mal richtig Niveau auch versuchst, da an bestimmten Stellen einzubringen. Meinst du nicht, es gibt ein paar Kompositionen aus jener Zeit, die doch eigentlich zum deutschen Kulturgut mit gezählt werden sollten? Ach, ich bin kein deutscher Kulturgutzähler. Sondern? Ich denke, es gibt geile Musik. Das sind all die Musiken, die mir gefallen. Und es gibt Scheißmusik. Das sind die Musiken, die anderen Leuten gefallen und mir nicht gefallen. Das ist eine ganz einfache, da muss man eine ganz einfache Linie ziehen. Darum kannst du von mir auch keinen repräsentativen Tipp kriegen. Ey, du musst dir da deine Dinger anhören und sagen, hey, das ist ein super Song, der muss darauf auf meine CD. Ja, Und wenn es nachher 60-40 ist oder 80-20 oder gar 90-10, die Zusammensetzung, was Ost-West oder West-Ost betrifft, dann ist es eben so. Prima Musiken sind prima Musiken. Du wirst lachen. Am Schluss wird die CD natürlich meinen Musikgeschmack widerspiegeln. An das, was ich mit meinem Selbstbewusstsein jetzt... Ja, aber darum darfst du eben mich nicht fragen. Ich verwirre dich nur. Und da überschätzt du dich. Da überschätzt du dich. Bist schon gleich bei Kati Kovac ins Schleudern geraten. Ja. Ich bin ausgewichen. Ja, das ist es ja. In der Kurve darf man noch nicht ausweichen. Voll gegen die Bande, du. Wenn das Schumi sieht. Ich danke dir erstmal für den Anruf, ja? Jürgen, mach's gut. Okay, tschüss. Hallo, hier ist du da? Hallo, hier ist Hansi. Mann, Hansi, du strotzt aber vor Selbstbewusstsein. Aber sicher doch. Ja, und unabhängig davon, weißt du, wer du bist? Ja, das weiß ich immer. Ach, siehst du, jetzt wollte ich... Ah, ey, darf ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Warum rufst du überhaupt hier an? Bist du jemand, der selbstständig in ganzen Sätzen reden kann? Oh, das weiß ich nicht genau. Na siehst du, willst du dich mal ausprobieren? Probier doch mal aus, ruf die 721 39 32 an. 721 39 32. Ja, das ist mir zu langweilig. Nee, Hansi, genau das machen wir jetzt mal. Ich werde dich jetzt rausschmeißen, aber nicht, weil du unsympathisch bist oder weil ich nicht mit dir reden will, sondern weil ich mir denke, Hansi, das ist ein Typ, der hat Selbstbewusstsein, der hat Erfahrung, das verrät die Stimme, die durchaus nicht mehr ganz so jugendlich ist. Also du bist schon deutlich über dem Stimmbruch hinweg. Wahrscheinlich sprießen auch schon die ersten so flaumigen Haare im Gesicht, in deinem Gesicht. Ja, und du hättest jetzt die Chance, 72193, hast du einen Stift dabei? Hol einen Stift. 721 39 32. 39 32. 721 39 32. Ja. Und da müsstest du jetzt anrufen und müsstest als erstes sagen, ich bin Hansi, habe Selbstbewusstsein, Kutten hat mich rausgeschmissen. Ich will aber trotzdem Folgendes sagen. Und das würden wir dann gemeinsam in der nächsten Sendung hören. Ist doch toll, oder? Ja klar, warum nicht? Ja? Da würde ich mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Mach ich. Und vor allen Dingen würde ich mich extrem freuen, wenn ich das auch tatsächlich in der nächsten Sendung hören könnte. Nein. Also nicht, dass du betrügst, ihr kriegt das schon mit. Naja, klar, ich höre nächste Woche dann noch an. Du kannst dir das dann, ja, das ist nämlich das Tolle. Ja, du kannst auch mit, sagen wir mal, du hast Zeit irgendwie, du sagst irgendwas, ja, du hörst dir möglicherweise selber so halb zu, ohne aber ganz genau zu wissen, was du sagst, hast dann eine Woche Zeit, das quasi sacken zu lassen und zu grübeln, ach, was habe ich denn da gesagt und habe ich es dann auch tatsächlich präzise formuliert oder habe ich mich da verbetont und sagen wir mal, die Fehler wieder raus. Und so eine Geschichte und dann hörst du in der nächsten Woche und wirst denken, hey, ich bin ja, was Radio betrifft, doch eigentlich ein relativ geiler Typ. Na ja, klar. War? Machst du das so? 721 39 32. Ja. Ja? Ja, klar. Hansi, vielen Dank. Danke. War ein tolles Gespräch erstmal. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich natürlich doch ganz kurz eine Musik, ganz kurz so eine Ostmusik nochmal anspielen, wo ich jetzt schon drauf angesprochen wurde. Das ist natürlich irgendwie auch so eine Musikgeschichte, die voll runtergefallen ist, was so bestimmte Liedermacher, Liedermacher ist ja wirklich scheußlich und abstoßender Begriff und so traritrara, aber tippt ab und an doch noch ein paar tolle Platten, die dann übrig geblieben sind aus dem Osten. Eins zum Beispiel ist Hans-Eckhard Wenzel, von dem ich jetzt hier in dem gleichen Lied spielen werde. Und wir werden im Anschluss daran den Anrufbeantworter aus der letzten Sendung hören, damit ihr ungefähre Vorstellung davon habt, was ein Anrufbeantworter ist. Ja? Also jetzt als erstes mal Hans-Eckhard Wenzel und danach der Anrufbeantworter der vorigen Sendung. Okay, alle einverstanden? Die Telefonnummer hier ist 74 81 110. Das Thema lautet Selbstbewusstsein. Und jetzt erzählt mir aber nicht immer, dass ihr Typen mit großer Klappe seid und da können fünf beieinander stehen und ihr geht drin und da seid sofort Wortführer. Das ist nicht das Selbstbewusstsein, was ich da meine. Alles klar, 74 81 110. Und wer sich hier nicht trauen mag und ausreden will, der ruft die 721 39 32 an. 721 39 32 ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, die dann mit der Hilfe deren ein Produkt hergestellt wird, das wir im Folgenden nach dieser Musik von Hans-Eckhard Wenzel hören werden. Der halbautomatische Anrufbeantworter, jetzt erstmal Wenzel. Sicher einmal, wenn nach tausend Jahren einer über diese Stelle streift, findet er ein Stück von unseren Haaren, das als Gras aus dieser Erde greift. Diese Stelle wird es sein, es liegen beieinander, dann wie jetzt wir zwei. Müde von den ewig langen Siegen kommen wir. kämpft wir wieder hier vorbei. Vor dem Gras gebückt das Kornelchen, die Erinnerung befängt uns blass. Eng verschlungen werden wir drauf kriechen, wie die Käfer ohne Angst im Gras. Diese Stelle wird es sein, die Spitzen all der Gräser sind zerdrückt und tot. Wo wir einmal saßen, werden wieder sitzen wir bei einem endlos langen Abendrot. Alles wird vergessen sein, das Gras wird wissen, in die Erde wächst es Tag um Tag. Das Gedächtnis ist ein grünes Kissen, das uns unterm nackten Rücken lag. Hallo, hier ist der Thomas. Und ich habe die Hoffnung, dass ich nächstes Mal gespielt werde. Nee, jetzt aber mal wirklich. Das Telefon. Ich habe die Hoffnung, dass diese Leute, wie eben diese Dame, die eben angerufen hat, besser Englisch lernen, weil es heißt, he who hesitates is lost und nicht who he hesitates is lost. Hallo, hier ist der Jens. Wir hoffen, dass Energie Cottbus dieses Jahr den Aufstieg in die zweite Bundesliga schafft. Meine Hoffnung? Ja, das ist, dass ich meinen Französischkurs bestehe. Wir, die Kreuzritter, werden in die erste bis zum Flieger aufsteigen und im nächsten Jahr dort Meister werden. Und dann werden die Tempelhofer auf Knien gekrochen kommen und um Autogramme von uns winseln. Kreuzritter, wo seid ihr? Hier. Kreuzritter, was trinkt ihr? Hier. Kreuzritter, was trinken eure Gegner? Vollmilch, homogenisiert. Ja, Mucks Europäer lief heute Abend und dann erstmal den Rest des Monats nicht. Aber wer gerne wissen möchte, wann Mucks Europäer wieder läuft, kann ja unter der Nummer 2476772 bei der Volksbühne mal abends anrufen. Ist ein gutes Stück, kann ich nur empfehlen. Das ist das lustige Instrumente Teil 20, die Jubiläumsausgabe. Ich hoffe, dass du bald deine Mondzündung abhältst. Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Arzneimittel, Hoffnung und Geduld. Okay, also mir fällt zum Thema Hoffnung automatisch dieser Satz von Walter Benjamin ein, der heißt, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Ja, ich wollte bloß sagen, irgendwie, dass zwischen Hoffnung und Wunsch finde ich keinen großen Unterschied. Ich denke eher, dass das ein Bestandteil oder überhaupt das tragende Element von Hoffnung ist der Wunsch. Ja, guten Morgen, Kuttner. Ich habe angerufen um 0.25 Uhr. Leider kann ich dich nicht persönlich sprechen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du mir mal bitte Nachricht gibst darüber, über die Kassette, die ich dir zugeschickt habe und die Single. Das war so eine kleine Single von Interflug. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Die Kassette war von Hans-Martin Schleyer, heißt der Typ, glaube ich, den sie damals entführt haben und im Keller erschossen haben. Dass du aber wenigstens mal irgendwie so einen netten Danke-Kassette erhalten machst oder so, ja? Ansonsten wird man von Hoffnung auch nicht satt, hat mir gerade ein Bekannter gesagt. Hallo? Weiß jemand, wie man hier Schluss macht? Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich bin eine faule Sau. An dieser Stelle muss ich natürlich Danke für die Interflug-Single und für die Kassette sagen. Die sind tatsächlich angekommen und ich habe mich nicht bedankt. Das mache ich jetzt. Aber so hört sich ein halbautomatischer Anrufbeantworter an. Ich muss nochmal sagen, er ist nicht mein Verdienst, sondern er ist der Verdienst des, wie gesagt, halbautomatischen Anrufbeantworters, dem es gelungen ist, über 4,5 Jahre Sprechfunk hin im Anonymen zu verbleiben. Da soll er dann aber auch bleiben. Ist ein toller Ort, das Anonyme. Und er fühlt sich da, glaube ich, auch recht wohl. Ansonsten großartige Leistung. Ich genieße den halbautomatischen Anrufbeantworter. Einmal aus dem Grund, weil er doch einen relativ repräsentativen Querschnitt durch den Geisteszustand deutscher junger Menschen zu zeichnen versteht. Von hoher Sensibilität, von Walter Benjamin bis zu Schwachsinnigen, Eishockey oder Fußball oder Vollmilchrufen, die da zu hören waren, ist alles vertreten. Also wer wissen will, was unter deutschen Dächern so passiert, der muss den halbautomatischen Anrufbeantworter hören. Wer sich daran beteiligen will und wer, sagen wir mal, die Absicht hätte, diesen Querschnitt leicht zu verbessern, der hätte die Möglichkeit, die 721-3932 anzurufen und da Sensibilität auf Band zu zelebrieren. Vielen Dank an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Vielen Dank an die vielen Repräsentanten, die es geschafft haben, eine repräsentative Darstellung, einer repräsentativen Darstellung das Material zu liefern. Hört mal genau hin, ist klasse Musik. I hear your voice start to care. Sag mal Anschluss noch was zu. I see the veins throbbing in your neck. And I know what you're saying. And I know what you're saying for. And I see you come toward me. I see the sun climb down the sky. I hear your voice getting stronger and louder. And I see a stranger in your listening anymore. Mountain Goats mit einer großartigen Platte. Das wird ein feines Konzert. Aha, Konzert, wann spielen die denn? Ja, am Freitag Nacht irgendwann um 11 oder 21, 23 Uhr oder um Mitternacht oder irgendwann im Roten Salon in der Volksbühne sollte man unbedingt hingehen. Ich kann leider nicht, ich würde so gerne hingehen, die Mountain Goats. Und wir telefonieren ja weiter, die Telefonnummer laut, an die Telefonnummer sage ich jetzt nicht nochmal, sondern die Leitung ja sowieso voll. Das Thema lautet Selbstbewusstsein und wäre jetzt schön, wenn Menschen anrufen würden, die Selbstbewusstsein nicht von vornherein als große Klappe definieren würden. Tag, wer bist denn du? Hallo, guten Morgen, Silke. Hi, Silke. Hi, grüß dich. Hi, das ist ja schön, da krieg ich ja gleich gute Laune, was ich ja bisher versucht habe zu vermeiden. Oh, warum denn? Ah, na, weil ich eigentlich auch eher immer schlechte Laune lobpreisen würde. Wenn ich ein Dichter wäre, dann würde ich immer großartige Dichte auf die schlechte Laune schreiben. Doch, ist doch, ach doch, die gute Laune ist so terroristisch. Immer soll man gute Laune haben und ist ja echt irgendwie lustig, tralle. Mach mal irgendwo einen Fernseher oder irgendwo das Radio an, ist immer lustig. Oder ist doch ekelhaft. Naja, weiß nicht, ich schaue nicht so viel Fernsehen. Also, ja, ich auch nicht, aber warum nicht? Weil die immer alle auf lustig machen. Ja, aber ich meine, weißt du, wahrscheinlich denken die, dass die Welt so traurig sind und die Leute so deprimiert sind, dass sie da einfach... Denken die ja nicht. Die denken, mit lustig kann man Knete, Knete, Knete machen. Darum machen sie das. Und wenn sie mal rauskriegen würde, dass man bei mir mit schlechter Laune viel Geld verdienen könnte, dann würden sie nur noch schlechte Laune machen. Aber andererseits wissen sie, ich kick sowieso nicht und wenn Werbung ist, schalte ich ab. Und außerdem bin ich, glaube ich, auch nicht in der attraktiven Werbezielgruppe. Das kann ich mir vorstellen. Hast du noch vor, dir so ein Eigenheim zuzulegen oder einen neuen Wagen? Vielleicht so einen neuen Mini-Mercedes? Ich fahre nicht Auto. Ja, nicht? Und wie hältst du mit Hennes, H&M und Benetton? Völlig unbekannt. Ja, nicht völlig unbekannt. Quatsch, erzähl nicht so ein Zeug. Ich hab mir auch schon bei Benetton einen Pullover gekauft. Nee, die kratzen mir so. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, also... Nee. Ich nehme das immer als Herausforderung. Ich denke, ich bin irgendwie ein Typ, der zu leiden versteht und denke, klar, warum soll der Pullover nicht kratzen? Ist das gute Recht eines Pullovers. eines mit Selbstbewusstsein ausgestatteten Pullovers, immer auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Mhm. Und dass du dir immer bewusst bist. Na, ist es nicht deprimierend, dass man gewissermaßen, was die Kleidung betrifft, im Grunde von Lakaien umgeben ist, die immer versuchen, sich so zu verhalten, dass man sie selber nicht bemerkt? Ja, wenn die Schuhe drücken, fängt man doch gleich an zu fluchen und beschimpft die Schuhe und so was. Dabei ist es doch wahrscheinlich nur ein Ausdruck des Selbstbewusstseins von Schuhen, indem sie drücken und sagen, hey, wir sind auch noch da. Du bist nicht allein auf der Welt. Stimmt, stell dir vor, du würdest immer barfuß gehen. Ja. Was denn dann? Ja, ja. Nee, das macht man nicht. Dafür zieht man sich Schuhe an und kaum hat man Schuhe an, vergisst man die, oder? Ja. Ja, weil die sind leicht, bequem, federnd. Ebenso Birkenstock-mäßig. Ja, vor allem, ja? Wenn sie dann noch 10 Zentimeter hoch sind. Ja, und dann gibt's aber eben Schuhe, die verstehen einem schon zu sagen, ey du Arsch, wir sind auch noch da. Ja, sei froh, dass es uns gibt, sonst würdest du dir jetzt hier blutige Füße holen, indem du in Scherben trittst. Ist ja, doch großartig, ist doch nett von dir, ist doch toll von diesen drückenden Schuhen. Und gleich hat man schlechte Laune, weil die Schuhe drücken. Und schon ist die Welt wieder besser. Ein Mensch mehr, der schlechte Laune hat. Oder ein Mensch mehr, der noch was mitkriegt. Der noch was mitkriegt. Ja. Genau. Schlechte Laune haben ist nämlich was mitkriegen. Und gute Laune haben oder immer kichern und lachen ist nichts mitkriegen. Der schnallt gar nichts mehr. Der hat gute Laune. Ist dir nicht auch aufgefallen, dass Menschen mit viel guter Laune, dass sie in aller Regel blöder sind und unempfindlicher und unsensibler? Oh. Musst du mal drauf achten. Muss ich mal mehr drauf achten. Ja. Also, zum Beispiel über das Wetter kann man nicht mit guten Launen reden, während man mit schlecht gelaunten Leuten wirklich wunderbar über das Wetter reden kann. Wirklich, da entstehen sofort großartige, langtragende, melancholische Stimmungen. Genau, wie jetzt zur Jahreszeit, so herbstliedmäßig, so Rilke, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Ja, genau, so eben. Aber das kann man nur mit einem Miesepeter machen. Ja, und nicht mit so einem debilen, zum Beispiel Gottschalk-Fan. Oh Gott, ja. Dem ist es völlig verwehrt. Ah, draußen scheint die Sonne, toll, toll. Ekelhaft. So, Silke. Ja. Du lach nicht, du fliegst gleich raus. Oh nö, warum? Hey, okay. Ich wollte dich mal fragen, wie ist es mit deinem Selbstbewusstsein? Was die große Klappe betrifft, ist er da, wenn das Mikrofon an ist. Ach ja, sonst wahrscheinlich nicht so, oder? Nö, ansonsten ja voll goldfischmäßig. Ich meine, gut anzuschauen, aber sagt nichts. Echt? Schade, ja. Weil ich wollte dich eigentlich gerne mal... Solltest mich mal in meinem Teich mich tummeln sehen. Ehrlich? Echt? Toll, wie meine Haut so in Regenbogenfarben schillert. Ey, und dann aber auch noch dunkle, nachdenkliche Augen. Buh, und das unterscheidet mich nur, weiß Gott, von Goldfischen. Das bringt mich schon wieder dem deutschen Schäferhund ein Stück näher. Wenn wir jetzt mal in der Fauna bleiben wollen. Ach so. Heißt das Fauna, Tierreich. Ja? Also ich glaube eher Tierreich, nicht Fauna. Was Fauna ist denn das? Doch, Fauna ich glaub, ist... Was Unterschiedliches. Flora ist doch pflanzenreich. Genau. Na und Fauna? Sowas Ähnliches. Nicht sowas Ähnliches, das ist Tierreich. Oder? Und dann noch Ionosphäre. Kommt das auch noch dazu? Und dann aber noch Ikonoklasten. Gott, was ist das? Ja, das verrate ich nicht. Das ist jetzt das Rätsel, das was in dieser Sendung verborgen ist. Dazu braucht man wieder ein Fremdwörterbuch. Ich finde es sowieso Fremdwörterbuch, aber das wissen ja so Leute, die Sendung länger hören, wissen, dass ich Fremdwörterbücher über alles liebe, wenn ich auch viel zu selten drinne lese. Ja, wenn du aber Ikonoklasten ist doch ein tolles Wort. Aber wenn du jetzt Fremdwörterbuch liest und ähnliches, dann kannst du mir doch auch mal was sagen zu Ich und Es und über Ich und ähnliches. Hat es nicht auch was mit Selbstbewusstsein zu tun? Das ist eine gute Frage. Ja. Du sag mal, Ich und Es und über Ich, hat das was mit Selbstbewusstsein eigentlich zu tun? Ich versteht echt immer wieder gute Fragen zu stellen, oder? Ach ja, finde ich auch. Ja, da kommt doch Freud auf. Genau, so ähnlich. Ja, du kannst mich Sigmund nennen. Wenn es sein muss, aber ich glaube, er hat nicht... Und Anna, Frau. Anna, war die Frau oder die Tochter? Ich verwechselt immer. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber Anna ist ein toller Name, ist deutlich toller als Sigmund. Aber die gleiche Zeit ist es trotzdem. Wie alt bist denn du, Silke? Ich? 33. 33? Ja. Das ist ja echt eine Frau in den besten Jahren, oder? Ja, finde ich schon. So ab 25 fand ich das ganz gut immer. Ab 25 geht's los, wa? Ja, so, genau. Vorher fand ich so, war eher so kompliziert. Das würde, ach so, wegen der äußeren Umstände eher. Nee, aber irgendwie so mit... So, da spielte die Haut noch nicht so mit, oder? Nein, aber mit diesem Selbstzweifel und Unsichersein und ähnliches und so. Ach. Ich will jetzt nicht damit sagen, ey, glaube ich, bin ich noch nicht 25. Ich merke gerade, dass ich offensichtlich noch nicht 25 bin. Aber so nach 25... Ach, so eine olle Frau, Silke. Unterhältst du dich mit so jungen Männern überhaupt, die unter 25, also mental unter 25 sind? Naja, ab und zu, aber eher nicht. Ja, vielleicht, dass du, wenn wir jetzt weiterreden wollen, müsstest du versuchen, deinen Ton etwas mütterlicher zu gestalten. Ach, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Na doch, du hast hier so einen Bubi vor dir. Naja, ja? Ich meine gut, mit einem... Den man nicht am Ohr ziehen möchte, weil man nasse Finger kriegen würde. Ich glaube, das schaffst du nicht. Und grüne Fingerspitzen. Silke? Mhm. Silke, wann hat es denn bei dir angefangen mit dem Selbstbewusstsein? Also mit damit, dass du ein Bewusstsein für dich selbst bekommen hast? Ja, ich würde sagen so ab 25. Ab 25? Ja, so ungefähr. Ja, aber Kinder hast du noch nicht? Nee. Ja, du bist also... Ich genieße das Leben. Wie bitte? Ich genieße das Leben. Oh, das war jetzt aber ein harscher kinderfeindlicher Satz. Andererseits bin ich ja auch immer gerne Kinderfeind. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber ich denke, wenn man Kinder hat, kann man bestimmte Sachen schon nicht mehr tun und ist in bestimmtem Maße eingeschränkt. Aber man ist natürlich gezwungen, andere Sachen zu machen, die man ohne Kinder nicht machen würde und entdeckt von daher eine völlig neue Welt. Zum Beispiel. Würde ich so sagen. Ja, da kannst du mir nicht einfach so zustimmen. Das ist offensichtlich eine Überlegung, die du selber noch nicht getätigt hast. Na doch, weil ich ja so lebe. Wie lebst du? Ohne Kinder? Ja. Ja, diese Welt ist ja doch verschlossen bisher. Nicht direkt. Wieso nicht direkt? Weil meine Freundin Kinder hat und ich die auch ab und zu habe und da denke ich schon, dass ich dann zu... Ach, na, das ist aber ein Unterschied, ob man jetzt, sagen wir mal, kannst du das Wochenende mal auf meine Katze aufpassen oder ob man irgendwie Tag für Tag dreimal mit dem Hund runter muss. Ja, aber ich weiß nicht, jetzt wirst du aber etwas merkwürdig, weil Kinder und Hund und Katze zu vergleichen, ist, glaube ich, nicht dieselbe Ebene. Ich versuche ja, um weg von so einer abstrakten Begrifflichkeit zu kommen, denke ich immer, hin zu sinnlichen Bildern. Oh ja, das ist gut. Na, eben kritisierst du noch, was du jetzt auf immer gleich wieder gut findest. Ist es jetzt, weil du, sagen wir mal, relativ willensschwach bist oder ist es einfach, sagen wir mal, meiner Argumentationsstärke geschuldet? Nein, aber weil ich was von sinnlichen Bildern halte. Dass du dich in diesem Windkanal meiner Argumentation immer hin und her geworfen siehst. Nee, sehe ich nicht. Ja, sehe ich aber so. Echt? Weil ich der Wind bin. Aber ich bin nicht der Kanal. Silke, was hat denn da... Ja, gut, das war irgendwie eine Antwort auf die schwer zu erwidern ist. Silke, was hat denn dazu geführt, dass du Selbstbewusstsein bekommen hast? Oh Gott. Ja, muss immer nach... Ja, einfach so, dass man auf bestimmte Sachen anders reagiert, dass man jetzt nicht mehr so erschrickt über irgendwas oder so zum Beispiel. Silke, sind, sagen wir mal, Räucherstäbchen, sind die der Selbstbewusstwerdung zuträglich oder abträglich? Also ich rieche sie nicht gern, deswegen könnte, ja, vielleicht hilft's. Ja, du musst es nicht so pauschal sagen. Aus deiner Perspektive nerven sie eher. Ja. Und stellen sich zwischen dir und dir selbst. Hm? Aha. Und hast du so eine Vorstellung von dir selbst? Also vom Selbst? Ja, ich habe schon eine Vorstellung von Hat dieses selbst. Selbst auch ein bestimmtes Bild, was man jetzt so äußerlich beschreiben könnte? Wie sieht dieses Selbst aus? Ja, kann man beschreiben. Wie sieht es aus? Anders als du? Ich denke, dass die Wahrnehmung von einem selber immer ein Stück verschieden ist. Also wenn du jetzt die beiden Bilder, du vom Spiegel oder du so, wie dich andere Leute sehen? Die sind unterschiedlich, denke ich. Und dein Selbstbild, wenn du die jetzt übereinander legen würdest. Sind es drei verschiedene Dinge. Dann versuch mal da diesen Streifen zu beschreiben, der nicht deckungsgleich ist. Ein Teil deckt sich wahrscheinlich. Ja, also... Und dann steht aber irgendwo immer was über. Entweder das Spiegelbild oder das Selbstbild. Ich denke eher das Spiegelbild. Das Spiegelbild ist größer und das Selbstbild ist kleiner? Nee, das Spiegelbild zeigt was anderes, mehr äußere Sachen, und das Selbstbild zeigt mehr innere Sachen. Ja, aber wenn du jetzt dein Selbstbild äußerlich beschreiben würdest? Hey, dritte Mal Nachdenklichkeit in der Sendung. Toll. Ich bin ja ganz stolz. Ja, ist schwierig, weil natürlich gibt es Bereiche, die dann nicht übereinstimmen, denke ich schon. Also so, weil wie du sagst, mit der äußeren Fröhlichkeit zum Beispiel, dass ich denke, dass mehr Leute sehen jetzt eine äußere Fröhlichkeit, wo ich zum Beispiel keine äußere Fröhlichkeit sehe. Wo ich dann eher denke, oh Mann, ey, ist das ein blöder Tag, und ach, der Typ geht mir aber unheimlich auf die Nerven, und der denkt dann aber auch, Mann, die lächelt ja so nett, und so ist das überhaupt nicht gemeint, zum Bleistift. Ja. Sind Krisen notwendig, um zum Selbstbewusstsein zu kommen? Ja, würde ich sagen, ja. Ah ja, wann war deine letzte große Krise? Wie lange ist die her? Vor, würde ich sagen, 4 Wochen ungefähr. Ja, nee, große Krise nicht, aber so ein mittleres Erdbeben. Ja, und wie lange denkst du, hast du jetzt Ruhe? Wann kommt die nächste? Hast du so eine Ahnung? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das kann ich nicht so festmachen. Ja. Aber letztendlich ist es schon quasi eine steile Bahnhofstreppe, der Weg zum Selbstbewusstsein. Ja, würde ich sagen. Von Krise zu Krise, und es zieht ganz schön in Ober- und Unterschenkeln. Ah ja, woanders auch noch. Wo denn noch? Im Herzen. Im Herzen, ah ja, richtig. Herzschmerz und ähnliches gehört dazu, finde ich. Zum Leben und zum Selbstbewusstsein. Ja. Silke, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Ja? Und würde dir quasi in Vorbereitung der Musik, die ich nachher in etwa 12 Minuten spielen werde, würde ich dir gerne noch einen kurzen Text vorlesen. Mhm. Ja? Ich weiß ja auch nicht, was er mit Selbstbewusstsein zu tun hat, aber ich glaube, er hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich danke dir erstmal, Silke, ja? Okay. Tschüss. Der Text ist eigentlich in gewisser Weise völlig unpraktisch, also weil er ist jetzt nicht so super poetisch und ist auch keine Dicht, sondern ich habe neulich wieder mal den allerschönsten Essay oder Aufsatz oder Text zu Hendrix gelesen. Der stammt von Klaus Teweleit aus einem DTV-Buch, Das Land, das Ausland heißt. Da sind so Interviews und alles mögliche, eine Menge an überlegenswerten Geschichten hingeschrieben, und da hat er einen Text geschrieben zu Jimi Hendrix zum 50. Geburtstag. Und dieser Text ist einfach so großartig, dass ich glaube, von diesem Text her bin ich auch nochmal zu diesem Thema Selbstbewusstsein. Er kommt trotzdem ja nicht unmittelbar mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Er beschreibt hier die Wirkung von Hendrix oder wie Hendrix funktionieren kann, sieht insgesamt Hendrix als eine Musik für Erwachsene, für Grown-Ups, wie er schreibt. Wie heißt er? Der Aufsatz heißt Rock for Grown-Ups, Jimi Hendrix zum 50. Und dann beschreibt er die Wirkung von Hendrix oder wie Jimi Hendrix funktioniert. Die Dinge ins Schwingen zu bringen, nee, oder fangen wir früh an, bei Hendrix hängt der Eintritt der Körperverwandlung entscheidender als bei anderen von der akustischen Dosis ab. Das ist ein ganz wichtiger praktischer Hinweis, man muss ihm Hendrix laut hören, da hat er recht. Erst oberhalb einer bestimmten Schwelle fasst er dich an. Das gilt zum Beispiel nicht für die Beatles, deren Art Schwingungen man bei mittlerer Zimmertemperatur aufnehmen kann. Die Dinge ins Schwingen zu bringen, den eigenen Körper, den Raum, das Schiff, dafür sind bei Hendrix ein hoher Pegel, viele Höhen, viele Bässe notwendig, sonst kommt nicht, was da kommen kann. Wenn es kommt, ist es unabweisbar, eine Kraft, die berührt, den Körper hochhebt, schwindeln lässt. Was so viele am Anfang des Hendrix-Hörens als Brutalität empfanden, entpuppt sich als Wärme, als Umschmelzkraft. Ich behaupte, Hendrix ist eine der Kräfte, die in der Lage sind, das, was ich als dynamisierten Tötungsunwillen bezeichne, bei Leuten, die sich auf ihn einlassen, zu erzeugen oder zu verstärken. Eine riesenhafte Antizerstörungskraft, die an Körperumbauten bastelt und webt und diese Kraft leichter Hand, wirklich leichter Hand, unter die Leute wirft. Etwas, das Mütter können, Liebende, manche Geräte und Kunst. Ein großartiger Satz und eine hochpräzise Beschreibung für die Wirkung der Musik von Jimi Hendrix. Wir werden nachher vor den Nachrichten einen tollen Song von Hendrix hören, und wir telefonieren hier erst nochmal weiter. Jetzt weiß ich, warum ich drauf gekommen bin. Das, was Mütter, Liebende, einige Geräte und Kunst können, das war die Assoziation. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Michaela. Tag, Michaela. Ich muss mal gleich mal als erstes nach dem Alter fragen. Das ist, glaube ich, bei diesem Thema doch hochwichtig. Ja, ich bin 28. Du bist 28? Ja. Und würdest behaupten, von einem Bewusstsein deiner selbst zu haben? Nee. Nee? Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass dein Thema Selbstbewusstsein und deine Frage danach, dass also irgendjemand an einem bestimmten Punkt zum Selbstbewusstsein gekommen ist, eigentlich nicht ganz korrekt ist, weil ich denke, dass man ständig danach streben muss. Ja, aber es ist natürlich nicht nur ständig. Es ist nicht einfach bloß so eine leichte Steigung, sondern es ist schon immer eher eine Treppe. Ja, richtig. Ja, wo man dann manchmal doch die Höhe der Stufe unterschätzt und voll mit dem C gegenknallt und dann tut's voll weh. Ja, das ist richtig, aber man kann nie sagen, man ist an dem Punkt, wo man Selbstbewusstsein hat und nee. Dann hat man es eben und aber man kann bestimmte Stufen beschreiben, glaube ich. Und die allererste Stufe ist, glaube ich, die allererste Erinnerung, die man überhaupt hat. Da setzt die Möglichkeit, Selbstbewusstsein zu gewinnen ein. Das allererste Bild. Und dann die Erfahrung, dass man ich ist. Das ist wahrscheinlich ein bisschen später, dann ist, glaube ich, so weit wie die Pubertät ist nochmal ganz wichtig, wo man auch versucht, sich selbst zusammenzusetzen und vielleicht noch gar nicht darüber überlegt, wer man eigentlich ist, sondern man baut oder konstruiert sich selber. Und dann fängt der mühsame Weg an, das, was man sich da zusammengebaut hat und woran, sagen wir, die Eltern und Freunde und alle möglichen Leute mit dran rumgefuhrwerkt haben, das zu ergründen. Ja, das ist schon irgendwo richtig. Aber ich denke mal, dass man auch immer wieder an den Punkt kommt, wo man sich fragt, wer bin ich eigentlich? Ja, hast du denn schon irgendwann mal eine Antwort auf diese Frage gehabt oder denkst du, dass man da immer antwortlos bleiben muss? Nö, aber dass man sich täglich neue Antworten dazu suchen kann. Macht man sowas wirklich täglich? Sei mal ehrlich. Täglich? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und wann? Nee, nachmittags, früh, mittags, abends im Bett, wenn man einschläft, wenn man aufwacht? Also ich glaube doch eher abends. Eher abends, aber doch nicht täglich. Nee, gut, täglich sicherlich nicht. Sondern da braucht ja immer ein paar Anlässe. Ja. Und dann hast du kleine Anlässe und dann hast du große Anlässe. Was sind denn so kleine Anlässe für dich, über dich selbst nachzudenken? Ach, naja, das kann ein Krach mit den Kindern gewesen sein oder das kann ein Krach auf Arbeit gewesen sein oder das kann nach einer ganzen Woche Arbeit und Stress gewesen sein, dass mich am Ende fragt, hast du überhaupt erreicht, was du erreichen wolltest? Ja. Wenn du jetzt täglich sagst, wann hast du das letzte Mal über dich nachgedacht? Naja, ich würde sagen, vielleicht gestern, vorgestern. Und hast du da jetzt bloß gedacht, ach, was habe ich falsch gemacht? Oder hast du auch gedacht, wer bin ich? Doch, ich würde schon sagen, auch, wer bin ich? Wer bist denn du? Tja, ich sage mal, da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, ne? Weil also man ist nicht nur ein Mensch. Also ich jedenfalls bin nicht nur ein Mensch. Man ist irgendwo ein Partner, man ist irgendwo ein Kollege, man ist irgendwo eine Mutter. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und gibt es aber nicht eine Mitte, die all die verschiedenen Menschen so zusammenhält oder wo sie sich zumindest überschneiden? Also ich würde schon auch, das würde ich auch so sehen, dass man nicht nur einer ist, sondern dass man mehrere ist. Aber diese mehrere als siamesische Mehrlinge. Ja. Ja, am Rücken zusammengewachsen. Dann ist es eigentlich optimal, wenn man diese mehreren als siamesische sehen sollte. Ach, bei dir fällt das auch teilweise völlig auseinander? Ja. Dann versuch mal, zwei von denen, die du bist, zu beschreiben. Oder so grob zu charakterisieren. Ja, na, das ist einfach mal ein simples Beispiel. Du möchtest gerne irgendwo deinen Job so machen, dass er vernünftig läuft, dass du damit zufrieden bist. Und gerätst damit aber mit deinem anderen Ich, was ich eigentlich nachmittags hinsetzen möchte und mit den Kindern basteln möchte, aneinander. Und da bist du dir aber... Die Frage, wer bist du eigentlich mehr? Oder wo solltest du dich mehr hinwenden? Und wo entwickelst du das größere Selbstbewusstsein, um das dann durchzudrücken? Ja, gibt es eine Person in dir, die du favorisieren würdest, die dir am sympathischsten ist? Von diesen mehreren? Nee. Die jetzt eigentlich nicht. Und die stehen teilweise sehr unverbunden nebeneinander? Ja. Doch, teilweise schon, ja. Ich denke mal, das wird bei dir auch nicht anders sein. Möchtest du in deinem Privatleben der Moderator sein, der abends mit anderen Leuten schwatzt? Nö, dann möchtest du doch sicherlich auch mal jemand anders sein oder mal deine Ruhe haben. Ja, bin ich ja zweifelsohne. Das ist ja irgendwie ja keine Frage. Aber ich merke schon, dass sie, vielleicht auch bloß, um sich den Rücken freizuhalten, aber mit dem Rücken aneinander gewachsen sind. Ja. Das kann natürlich auch möglich sein. Sicher. Ja, aber bei dir eben, wie ihr sagt, eher unverbunden. Ach, das ist ganz schwer für mich nachzuvollziehen. Ja. Von daher fällt mir ja keine Frage dazu ein. Na, das ist ja heute ganz neu. Kuttner sprachlos. Ja, das ist jetzt der vierte Punkt, wo überlegt wird in der Sendung. Icke. Großartig. Schneidet das mit, liebe junge Menschen. Das finde ich aber gut. Das ist mal was wirklich, wo ich merke, dass auch du drüber nachdenkst. So richtig. Ach doch, eine Frage fällt mir noch ein. Wenn du jetzt mehrere bist, hast du denn schon mal versucht, den einen umzubringen, der besonders nervt? Ach ja, na klar. Ja? Also so im engen Sinne, so quasi innerer Selbstmord. Das heißt ja nicht, dass man den umbringen muss, aber man kann ja auch den anderen in sich mit Argumenten überzeugen. Warum nicht? Man baut ja sein Selbstbewusstsein auch an bestimmten Sachen immer wieder auf. Ja. An bestimmten Erfolgen und jetzt überleg mal um. Erfolgen scheitert halt immer wieder mal und dann. Ja, um jetzt die eine in dir selbst zu überzeugen, brauchst du dazu Worte? Redest du dann so in dich hinein, richtig so Sätze, die man quasi aufschreiben könnte? Nee. Oder funktioniert das wortlos? Das funktioniert eher wortlos. Nur so als quasi so emotionale Energie? Ja, mehr emotional. Ja? Ah ja, so die Schrotflinte der Gefühle wird wild rumgeballert mit. Ja, Schrotflinte ja nun nicht gleich. Naja, Schrotflinte ist doch, also, muss man nicht gleich dran tot gehen. Ja. Tut das weh. Das soll man ja auch nicht. Das ist ja dann auch nicht okay. Richtig. Dann fehlt ein Stück vom Selbstbewusstsein. Ja. Du, dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja. Das war jetzt aber irgendwie auch, bleibt mir jetzt aber ein tolles Bild von dir zurück. Ja. Lauter nette junge Frauen, die sich da in dir tummeln. Ja. Ja, warum nicht? Klar. Gut, vielen Dank. Okay, tschüss. Mensch, ey, da haben gleich 8 angerufen auf einer Leitung, du Hut ab. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Das muss nicht sein, dann sag noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Da kann man anrufen und sagen wir mal, klare, geschlossene Überlegungen zum Thema Selbstbewusstsein versuchen zu artikulieren, auf Band zu sprechen. Die werden dann irgendwie nachbearbeitet und zusammengeschnitten und wir können die uns dann gemeinsam in der nächsten Sendung nächste Woche irgendwann deutlich nach 22 Uhr anhören. Dann werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen werben, weil habe ich mir so viel Mühe gemacht, dann muss das hier gespielt werden. Rufen Sie jetzt an. Völlig neu, ja, völlig genau. Anders und immer was los. Ruft mal jetzt an. Heb den Hörer ab und los geht's. Das ist so toll hier unter dieser Nummer. Neu. 500 Leitungen geschaltet. Anrufen und verabreden. Das ist genial, einfach. Lass uns nicht warten, ruf an. Sofort Kontakt zu netten Damen und Herren für gelegentliche Treffs. Ruf sofort an. Flirten, plaudern, Spaß haben. Tolle Mädels, tolle Jungs. Wähl dich jetzt rein. It's crazy. It's cool. It's toll. It's toll. It's toll. Tolle Mädels kann man ja hören, für tolle Jungs steht ein Name, das ist meiner, würde ich jetzt mal in gigantischer Selbstüberschätzung hier behaupten. Hallo, wer bist denn du? Na du. Wie bitte? Na du. Ja, hi, hier ist Nico. Tag, Nico. Ja, gute wir müssen, Sache. Wir müssen uns jetzt, was? Gute Sache, das war echt witzig. Was war gute Sache? Das ja, soll nicht witzig sein, da muss man doch gleich schlechte Laune kriegen. Warum? Na, wenn das passiert, ich werf immer mit Bierbüchsen nach meinem Fernseher. Wenn jemand sagt, gute Sache? Gute Sache, werfe ich ungleich mit Bierbüchsen. Warum? Warum nicht? Ja, so Bierbüchsen. Bierbüchsen. So, Nico. Sag. Hast du eine Definition dessen, was Selbstbewusstsein ist? Nee, nicht unbedingt. Aber ich hab jetzt so ein schlechtes Beispiel, sage ich mal, für dieses Selbstbewusstsein im Sinne von... großer toller, Klappe. Ja, toller Typ, große Klappe. Und zwar, nee, das ist aber uninteressant. Die muss man ja gleich sowieso mit Verachtung strafen. Ja, ich wollte dich gleich dazu was fragen. Ja, frag mal. Und zwar, die Partei hat immer recht. Von wem waren das nochmal? Das kam im Lied vor. Weiß ich auch nicht. Ist irgendwie Zimmering ist, glaube ich, der Text. Aber die Musik ist, weiß ich auch nicht genau. Oder Firnberg ist der Text. Firnberg, glaube ich. Firnberg. Hört mich doch berufen. Firnberg. So, aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Na, das hat aber, wie gesagt, das war ein schlechtes Beispiel für dieses Selbstbewusstsein von toller Typ oder so. Oh, aber Jans. Nee, eigentlich solltest du mir bei meinem Referat helfen. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja. Nico, habe ich dir geholfen, oder? Ja, ein bisschen, ja. Ja, finde ich großartig. Wieder einen jungen Menschen glücklich gemacht. Nico, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Ja, da hört ja, wissen Sie, Selbstbewusstsein aus so einer Situation heraus hier anzurufen, das ist schon eher so eine Art Frechheit, würde ich mal sagen. Überheblichkeit, Arroganz, wie sie jungen Menschen heutzutage eigen ist. Wie alt bist du, Nico? Tja, ich bin jetzt 22. Genau, und hast du einen Begriff davon, wie sich bei dir Hosenbund und Hüftknochen zueinander verhalten? Doch, habe ich. Hast du schon mal geschafft, eine Hose zu tragen, wo der Schritt in Kniehöhe ist? Nee, bis jetzt noch nicht. Ah, weil du kein Hip-Hop aber bist. Danke dir erstmal für deinen Anruf. Tschüss. Ciao, ciao. Und jetzt mach mal deine Radio gleich ganz laut, jetzt kommt nämlich Jimmy. Hm. Tschüss. Tschüss. So, jetzt aber nochmal kurz Teveleit. Teveleit hat ja nicht nur einen schicken Aufsatz geschrieben, sondern er hat dann auch ein paar der Texte von Hendrix übersetzt und schreibt dann mit so einem schönen Anfang, eine meiner Lieblingsstrophen für bestimmte Moments of Life aus Hendrix ist diese und die werden wir gleich hören. Ja, ich habe noch mehr zu sagen, wie ich durch L.A. gefahren bin auf einer Fahrrad-Missgeburt für Bekloppte und sehe einen der alten Kumpels da stehen. Der sagt, Mann, du hast auch schon besser ausgesehen. Und ich, naja, manche sehen eben aus wie ein Münztelefon. Und er, siehst nicht aus, als hättest du irgendeinen Groschen übrig. Und ich lehnte mich zurück und dachte mir was und sagte dies. Ich nahm einfach meinen Stolz auf von hinter der Telefonzelle und kämmte seinen Atem aus meinem Haar vollkommen. Und manchmal ist es nicht so einfach, besonders wenn dein einziger Freund so spricht, so guckt, so aussieht und so fühlt wie du und du machst auch nichts anderes als er. Jimmy, my friend, in der relativ wenig gespielten großartigen Songs von Hendrix. Y'all pass me that bottle and I'll sing y'all a real song. Looking through Harlem, my stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handled necktie tied to the driver's fence breathes in my face, bourbon and coke possess words. Just an accident. You know how I felt, yeah. So before I could ask, was it the east or west side? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as the rain. And as they pulled away, I could see her and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said, and you wouldn't believe. Come around to my room with a tooth in the middle and bring along a bottle and a present. And sometimes it's not so easy, especially when your only friend talks, sees, looks and feels like you. Just the same as him. Gets very lonely out this road, baby. Some people look like a coin box. He said it like you ain't got no coins to spare. And I lay back and I thought to myself. And I said this. I just picked up my pride from underneath the payphone and combed this breath right out of my head. And sometimes it's not so easy, especially when your only friend talks, sees, looks and feels like you, and you do just the same as him. Right. I just got out of a Scandinavian jail, and I'm on my way straight home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good and well I don't drink coffee, so you feel my cup full of sand and the frozen tea leaves on the bottom, cherry lipstick around the broken edge, and my coat that you let your dog lay by the fire on, and your cat he attacks me from his pillbox ledge. And I thought you were my friend too. man, my shadow comes online before you. I'm finding out that it's not so easy, especially when your only friend talks, looks, sees, and feels like him. You do the same, just like him. That's what that bottle was doing. It's gay. There's enough of that thing. Hallo, ich mache hier Sekunde mit bei Jimmy. 0.32 Uhr. Info. Vermittlungen. Das brandenburgische Sozialministerium hat zur Beilegung des Arzneimittelstreits Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen angekündigt. Zugleich wurden die Ärzte noch einmal auf ihre Pflicht hingewiesen, das für jede Krankheit notwendige Medikament zu verschreiben. Vorhaben. US-Präsident Clinton hat sich für die Erweiterung der NATO nach Osten noch vor der Jahrtausendwende ausgesprochen. An die Adresse Russlands gerichtet sagte Clinton, kein Land außerhalb der NATO werde ein Vetorecht haben. Eklat. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich beim französischen Staatspräsidenten Chirac für die Zwischenfälle in Ostjerusalem entschuldigt. Chirac und seine Begleiter waren gestern bei einem Rundgang durch eine strenge Polizeibewachung daran gehindert worden, Kontakt zu Palästinensern aufzunehmen. Gefängnisbrand. Dabei sind in einer Anstalt nahe der venezolanischen Hauptstadt Caracas mindestens 30 Häftlinge ums Leben gekommen. Vollzugsbeamte hatten Tränengas oder Brandbomben in einen völlig überbelegten Gefängnisflügel geschleudert, nachdem sich die Häftlinge geweigert hatten, an einer routinemäßigen Zählung teilzunehmen. Sport. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gab es die folgenden Ergebnisse. Karlsruhe SC Amateure, VfL Bochum 0:1, 1860 München, Hamburger SV 1:2, St. Pauli unter Haching 1:0 und SC Freiburg, SV Meppen trennten sich 2:1. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radio-Land stellenweise Nebeltemperaturen maximal bei 3 Grad. Am Tage dann teils wolkig, teils heiter, trocken um 13 Grad. Verkehr. Autobahn A24 von Berlin in Richtung Wittstock-Dosse zwischen Herzsprung und dem Dreieck Wittstock. Sperrung beider Richtungsfahrbahnen und Sperrung einer Richtungsfahrbahn Richtung Berlin im Baustellenbereich wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall logischerweise. Verkehr wird in Herzsprung Richtung Dreieck Wittstock abgeleitet in Berlin. Kommt es zu Rückstauerscheinungen. Berlin-Schöneberg 100. Die Autobahn ist im Tunnel Innsbrucker Platz, Fahrtrichtung Tempelhof gesperrt. Der linke Fahrstreifen Grund Bauarbeiten. Und in Charlottenburg ist die Hinkeldeibrücke wieder frei. Ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Welcome, welcome in der crazy world of Praktikum. Tontechniker, Roadie, Redakteur, Videoproduzent, Promoter. Du kannst dich bewerben. Amazing! Täglich in den Radiofritzen am Nachmittag. Du und dein Praktikumsplatz. Fritz vermittelt. Die notwendigen Infos gibt's auch in den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Crazy World of Praktikum. Der Einstieg ins Musikgeschäft. Nur mit Fritz. Hey, und hier ist einer ganz großen Praktiker. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Das heißt, diese Telefonnummern, es gibt zwei. Meine ist 7481 110 und die vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Die lautet 721 39 32. 721 39 32, beide unter der Potsdamer Vorwahl 0331 zu erreichen. Guten Abend, das Thema lautet Selbstbewusstsein. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die vielen Dinge, die du tief versiegelt durch deine Tage trägst, in dir allein, die du auch in Gesprächen nie entriegelt in keinen Brief und Blick sie ließest ein. Die Schweigenden, die Guten und die Bösen, die so Erlittenen darin du gehst, die kannst du erst in jener Sphäre lösen, in der du stirbst und endend auferstehst. It starts at daylight. I see him before my sight. lives no words can heal my heart inside. I'm broken now. It's done. Was she a pretty girl? Does she have pretty hair? Was she soft-spoken? John Parrish von ihrer gemeinsam erstellt. Wie heißt denn die Platte eigentlich, Mensch? Kick mal. Ah, Dancehall at Lost Point. Ach, je öfter ich die höre, umso besser gefällt sie mir. Das ist eine großartige Platte. Vor allen Dingen, wenn man sie öfter hört. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Tag. Ja, hier ist Werner. Werner? Ja. Tag, Werner. Du bist eher ein bisschen... Welches Selbstbewusstsein meinst du denn eigentlich? Habe ich doch gesagt. Das Bewusstsein seiner selbst. Wie bitte? Im Hosengürtel nicht. Hä? Das mit dem Hosengürtel wahrscheinlich nicht. Nö, das war ja eher der Versuch der sozialen und generationellen Ortung des jeweiligen Anrufers. Und Ost-West hast auch kein Problem. Wie bitte? Mit dem Ost-West hast du auch kein Problem. Boah, nur okay, statt ich jetzt unter selbst... Ich habe so reingehört auf Anraten meiner Tochter und da... Ach so. Und jetzt versuchst du rauszukriegen, was das wohl für einer ist, der da hinterm Mikro sitzt. Ja, nee, das habe ich schon gesehen. Im Fernsehen auch und so. Ja, und da wusstest du, ach, so sieht der aus, na, dann geht's ja nicht anders. Nee, das hat damit nichts zu tun, aber ich meine, in meinen Augen baggerst du ganz schön bei den Frauen. Ja, na, meinst du, es würde jetzt Sinn machen, wenn ich bei dir anfangen würde zu baggern? Soll ich dir auf einen Kaffee einladen oder was? Weil ich verheiratet bin, eine 15-jährige Tochter habe und so. Ach, mein Lieber, das ist nicht unbedingt ein Gegengrund, ein Gegenargument. Nee, das nicht. Du kannst schon sicher sein. Wenn ich jetzt baggern würde, wir würden morgen beide da sitzen und ich würde dir vom Tamilen eine Rose schenken im Kaffee. Das wäre wunderbar. Ja. Ich bin Potsdamer, also Zugewanderter vor 50 Jahren, 25. Ja. Kommen wir schon. Hast du eine ungefähre Vorstellung, warum du jetzt hier angerufen hast? Ja, weil mich das ein bisschen nervt, weißt du, weil du so mit dem Ost-West 60-40, hast du da ein Problem oder so? Nee, hab ich nicht. Ich glaube, der Anrufer hatte eher ein Problem. Ach so. Hast du damit ein Problem? Nee, überhaupt nicht. Also jetzt hast du angerufen, weil du kein Problem hast. Mit 42 Jahren bist du ja so ein bisschen so ziemlich viel Prozent Ost aufgewachsen, ne? Ja, es werden immer weniger mit der Zeit. Ja, werden immer weniger, ich meine aber trotzdem. Ja, könntest du versuchen, also so einfach mal so eine klare Ansage draus zu machen, sagen wir mal so eine Art Losung oder so eine Art Überschrift? Ich sehe da drei Probleme. Erstmal bist du da, also hast du ein Sein, ne? Dann bist du ja bewusst da, also hast du auch ein Bewusstsein. Bist du sicher, dass du bewusst da bist? Ja. So. Warum denn? Woran merkst du denn das? Ja, wieso? Weil ich sitze hier und bin da. Ja und? Ja, kick dich mal in deinem Zimmer um. Kick mal, da steht irgendein, pass mal auf, da steht irgendeine Topfpflanze rum. Die ist auch da. Ja, jetzt versuch mal aber den Unterschied zwischen, jetzt versuch mal den Unterschied zwischen dir und einer Sansevieria rauszukriegen und ganz präzise zu beschreiben. Ist so leicht nicht. Das sieht nur auf den ersten Blick so sehr unterschiedlich aus. Nee, da habe ich kein Problem mit. Warum? Ich meine, wenn du jetzt hier lateinische Begriffe brauchst, verstehst du, für die Zimmerpflanze, also ich habe hier... Ich weiß ja, wie heißen die denn? Wie heißen denn Sansevieria? Übersetzt das mal. Ich weiß ja nicht, wie die anders heißen. Das sind diese komischen Schwertförmchen, die mal draußen so einen gelben Rand haben. Eine typische Schul-, Kindergarten- und Büro-Grünpflanze. Aber ist egal, ich weiß nicht mal genau, wie die heißen. Na, das macht es nur aber nicht besser. Dafür musst du jetzt nicht jemanden beschimpfen, der dann wenigstens nur den lateinischen Namen wählst, wenn du ja keinen Namen für die Pflanzen hast. Ich könnte die jetzt als Anhänger der Mykologie jetzt lateinische Pilznamen nennen oder so. Die wirst du ja wahrscheinlich kaum im Zimmer auf dem Fensterbrett zu stehen haben, oder? Nee, wahrscheinlich. Ja, siehst du, das war ja auch nur der Versuch, ein Beispiel. Also, die Topfpflanze hat auch ein Sein. Ja, na sicher. Ja, möglicherweise auch ein... Du wirst lachen. Wie bitte? Ich spreche mit ihr, du wirst lachen. Und, was sagst du so? Ich sage, komm, jetzt gibt's wieder was, ein bisschen Wasser. Ein bisschen mal zu futtern, komm her, meine Kleine. Und, antwortest du denn? Ja, der logische Antwort ist sie nicht, das weißt du ja genauso gut wie ich. Pff, man kann ja nur nicht alle Pflanzen kennen. Gibt doch welche, die Fleisch fressen. Ja, gibt welche, habe ich nicht. Nee, gut nicht. Naja. Nee, aber warum soll dann die Pflanze durchaus mal, wenn sie schon Fleisch frisst, können sie auch im Maul aufmachen und sagen, es sollte aber Medium. Ja, es wäre top, ey. Es wäre ideale Pflanze. Ja, also du hast aber eigentlich sonst kein Problem. Nö, nee, mit dem Selbstbewusstsein nicht so direkt. Nee. Nö. Aha. Wie ist denn jetzt denn, nimm du mal dich? Ja. Und dein Selbstbewusstsein? Ja. Ja, könntest du dann die Wirkung beschreiben, die zum Beispiel geistige Tränke dann zeitigen, was das Selbstbewusstsein betrifft? Alkohol verändert ja doch deutlich... Etwas lockerer, ist logisch. Ah ja, ist das eher eine Form der Steigerung des Selbstbewusstseins oder verliert man gewiss... Ich kann auch so reden. Verliert man das Bewusstsein seiner selbst? Da verlierst du ja wahrscheinlich eher das Bewusstsein, würde ich meinen. Verlierst du das Bewusstsein? Also ich persönlich verliere nicht gleich das Bewusstsein, aber ich bin Rotweintrinker, also da ist man schon ein bisschen... Ja, aber es gibt ja dann doch so eine leichte Verschiebungen. Na, man sieht einiges lockerer, wenn man eine Flasche Rotwein getrunken hat, sicher. Ja. Irgendwie kommt man... Achso, du wolltest doch argumentieren. Nee, du wolltest ja drei Sachen sagen. Erstens sein, dann hat man, weil man ist, hat man natürlich Selbstbewusstsein, was ich gar nicht für so... Ist man jetzt mal bewusst da, ne? Also hat man Bewusstsein. Mhm, und weiter? Und dann, wenn man sich selber auch noch wahrnimmt, dann hat man ja ein Selbstbewusstsein. Ja, was denkst du denn, wie viel... Deine Frage. Wie viel Prozent der dir bekannten Menschen nehmen sich selber wahr? Na, da kann man geteilter Meinung sein. Es gibt da schon Probleme. Nein, nicht man kann geteilter Meinung. Sag doch mal, welcher Meinung du bist. Ich kann ja durchaus anderer Meinung sein, das weiß ich. Also jetzt nochmal zurück zur Frage. Wie viele Leute, wie viel Prozent der Leute, die du kennst, haben ein Bewusstsein ihrer selbst? Also ich denke mal, wisst ihr jetzt Prozent genau? Wissen wir ungefähr, ganz grob, 60, 40. 80% schon. 80% schon. Und die 20%, woran erkennt man die? Ja, weiß ich nicht. Die haben da so ein... Sag ich mal, die haben da so ein bisschen Defizit da, also die sind so ein bisschen ängstlich, oder wie soll man das jetzt... Ach, Ängstlichkeit ist ein Zeichen für mangelndes Selbstbewusstsein? Naja, doch schon, denke schon. Nee. Naja, weil die nicht genau wissen, was sie denn machen wollen, wenn mal was schief geht oder so. Ja, aber das heißt doch auch nicht, dass man kein Selbstbewusstsein hat. Vielleicht kommt man erst, wenn man sich seiner selbst bewusst wird. Vielleicht kriegt man dann erst Angst und weiß dann nicht mehr, was man machen soll. Nee, glaube ich eher nicht. Und gerade wenn man kein Selbstbewusstsein hat, dann ist die Welt klar, dann weiß man, was man machen soll, dann denkt man, man sei so. Nee, ich denke da eher umgekehrt. Bist du da ganz sicher? Ja. Versuch doch aber mal auf den anderen Gedanken nicht einzulassen. Ja. Da tun sich doch dann aber Abgründe im alltäglichen Leben auf, möglicherweise. Brutal jetzt zu sein, ne? Ich meine, die Situation ist ja nun mal finanziell in allen Richtungen ein bisschen schlecht und... Nimm mal die Brandenburger Krankenkassen, was jetzt hier so... Die Krankenkassen? Naja, was hier so als Geisterstimme rumgeht, es gibt keine Medikamente mehr, wenn du krank bist und so. Ey Mensch, jetzt sind wir echt gleich bei den Regenwäldern. Und wenn ich über was nicht reden will, dann sind es Regenwälder. Regenwälder, ja. Ja. Über die willst du nicht reden? Nee. Warum nicht? Na, weil es ohne Katastrophe ist. Ja, klar ist eine Katastrophe. Naja, mir reicht es schon, wenn ich früh aufstehe und Spiegel kicke. Ja, ist gut, habe ich nicht so viel Probleme. Nimm's paar Augen. Ja, du kickst ja auch nicht in meinen Spiegel. Ich danke dir erstmal für den Anruf, ja? Ja, gut. Okay, ich tschüss. Vollbart, ich muss mich nicht rasieren, denn. Aber, na, gerade dann. Nee, na, wenn du keinen hättest, müsste ich nicht rasieren. Nee, ist auch Faulheit. Aber ja. Ich fühle mich auch so mit Vollbart ganz wohl. Gut. Dann wünsche ich dir weiterhin ein schönes Leben mit Vollbart, ja, Rotwein und ohne Probleme. Wünsche ich dir auch. Ja, naja, den Vollbart lassen wir mal weg, ja? Ja, gut. Okay, tschüss. Wächst dir keiner oder wie? Wie bitte? Wächst dir keiner oder willst du das jetzt nicht sagen? Nö, aber ich versuche schon immer, also entweder der oder Ecke. Bisher habe ich immer noch Oberhand behalten. Stimmt, dass du nachts aufstehst und rauchst? Was ist denn das jetzt für eine Frage? Nee, gab es mal so eine Veröffentlichung in der Zeitung. Echt? Ja. Mann ey, ich hab bald noch Flugblätter. Kuttner, das ist doch der nachts aufsteht und raucht. Wer den sieht, der kriegt eine Stange Karo als Belohnung. Du rauchst aber doch, oder nicht? Zur Not rauch ich auch. Nö, nee, es wurde mal gesagt, du würdest nachts aufstehen und rauchen. Oder wenn du wach wirst, rauchst du eine. Ey, ich sag dir, Bild lügt. Ich lese keine Bildzeitung. Also das. Warum denn nicht? Lies die Bildzeitung. Ich hab bloß Ostabitur, ich lese trotzdem keine Bildzeitung. No? Weil so ein ganz weiter Bogen, da ist, Ja, ne, okay, aber ich sehe keine Bildzeitung, also BZ ist die ist aber nicht, worauf man stolz sein muss, Bildzeitung nicht zu lesen. Nee, muss ich nicht, ne. Nee, richtig. Okay, danke für den Anruf, ja. Tschüss. Mann, ich bin ja wieder drunter und drüber. Lag es an mir, lag es an ihm, lag es an ihr. Hallo? Ja! Ey, das bringt's nicht, lass mal gleich sein, bringt's nicht. Hallo, wer ist denn da? Ja, Kuttner, ich bin's nochmal, Jelcho aus Schwedt. Jelcho? Ja, Hartmut. Hartmut, Hartmut. Ich wollte dir mal ein Beispiel von Wetzlos dahin vorspielen, und zwar aus einer alten Sendung. Da könntest du dich jetzt ganz locker zurücklehnen und mal zuhören. Was hältst du davon? Ach, das ist ja toll. Ich nehme an, dass ich da rede. Ja, sicher. Super, höre ich mich ja auch mal. Schön, mach mal. Ja, aber ich weiß aber nicht genau, ob das überhaupt funktioniert. Und, hat das was mit Selbstbewusstsein zu tun? Ja, hör mal zu. Ach, das ist da... Ich... Kuttner, wer bist du? Susanne, von wo ist denn du an? Aus Juchte. Aus Juchte? Wo ist denn Juchte? Kreis Eberswalde. Echt? Ja. Ist das ein Dorf da? Nee, eine Kleinstadt. Oh, das klingt aber total klasse, Juchte. Bist du denn auch geboren? Ja. Nee, Eberswalde. Bist du in Eberswalde geboren? Ah, das ist ja blöd. Da stell dir mal vor, wenn du groß bist und im Ausweis steht immer drin geboren in Juchte. Verarschne Juchte. Hörst du das jetzt? Ja, höre ich. Kannst du dich dran erinnern? Ja, sag mal, rufst du etwa aus Juchte an? Nee. Und kommst du dazu, dass ich dich verarsche? Naja, wer weiß, wer kann dir schon trauen? Das stimmt natürlich. Wer weiß, was der Typ da sagt? Ist das eine Klasse? Ja, die hat Selbstbewusstsein gehabt, wa? Ich finde Juchte ziemlich prima. Wie weit ist das weg von Eberswalde? Warte mal. 18 Kilometer. Wir hatten dir das jetzt gesagt mit den 18 Kilometern. So, das war's jetzt erstmal nur mal. Gut. Als kurzer Erinnerungshinweis. Ja, danke schön. Das war ja doch ein erfrischendes Beispiel von Selbstbewusstsein junger Menschen, oder? Jungen Mädchen, die da anrufen und sich trauen, mit dem Radiomoderator zu reden, das habe ich mir ja lange Zeit nicht getraut, Mann. Aber langsam hast du auch Mut gefasst. Da sagst du, wenn die Kleine schafft, schaff ich Hartmut aus Spätet auch. Ja, das ist ja mit dem Mut, weißt du. Von Hartmut, du schaffst es auch. Ich danke dir für den... Ich hab's ja durchgehalten heute, Mann. Super. Ja, klasse. Woran lacht es? Kannst du nicht schlafen oder was? Zu viel Kaffee getrunken. Nee, eben nicht. Gut. Ich danke dir für den Anruf, ja? Ciao. Tschüss. Mann, was machen wir jetzt? Will ich eigentlich irgendwie noch eine schicke Musik spielen? Klar, ich spiele jetzt auch noch eine schicke Musik. Kinder, und ihr könnt euch jetzt, ihr habt jetzt die Gelegenheit, die ihr da in der Telefonleitung seid oder möglicherweise noch die 7481 110 zu wählen vorhabt. Überlegt euch doch vielleicht ein, zwei oder drei kurze Sätze zu Selbstbewusstsein. Das kann eine Definition sein, das kann ein Beispiel sein, das kann eine kurze Dichtzeile sein, das kann irgendwas sein. Kurz muss es sein und es muss das Thema Selbstbewusstsein zur Sprache bringen. Ist es angekommen? Jetzt werde ich gleich mal eine Zwischenfrage stellen. Ist es bei dir angekommen, was ich eben gesagt habe? Ja. Ja? So. Dann bleib in der Leitung, setze ich dich auf die Warteschleife. Euch einverstanden? So. Und nach der Musik, wer würdest du dich dann imstande sehen, zwei, drei kurze Sätze zum Thema zu sagen? Ja. Das ist sehr schön. Du überschätzt dich da auch nicht? Nee. Nee? Du fällst da vielleicht nicht über ein, sagen wir mal, künstlich aufgeblasenes Selbstbewusstsein deiner selbst? Das kann schon passieren. Stimmt, das ist das Risiko, das muss man eingehen. Na, klar. Okay, hast du noch so 5 Minuten Zeit, dich vorzubereiten, ja? Na. Okay, und die anderen, die jetzt zuhören und hier möglicherweise ein Freizeichen in der Leitung haben, die sollten sich auch darauf vorbereiten, einen kurzen Satz, zwei kurze Sätze, drei kurze Sätze zum Thema Selbstbewusstsein zu sagen. Hier kommt jetzt erstmal eine schicke Musik, das Nico, einen Song, den eigentlich auch Hildegard Knef singt. Ich weiß ja nicht, wer besser singt. Kann man auch ja nicht sagen, wer besser singt. Die Knef singt ganz großartig und Nico singt es auch ganz, ganz großartig. Thank you. Disco. Warum sterben so wenig so großartiger Menschen eines natürlichen Todes? Nico ja auch nicht und Jimmy nicht und Kurt nicht und ach na, die Colors. Nee, ist auch nicht natürlich, an Liebeskummer zu sterben. So, jetzt hallo? Ja. Ja, du hast jetzt deinen Satz zum Satz. Toll, ey, die Leitungen sind voll hier. Lauter junge, energische Menschen, die offensichtlich 1, 2, 3 kurze Sätze zum Thema Selbstbewusstsein loswerden wollen. Du ja. hast, du kannst jetzt. Naja, ich habe vor 20 Jahren diesen duften Satz gelernt, das Bewusstsein, bestimmtes Selbstbewusstsein oder so ähnlich. Ich fand es am Anfang irgendwie ganz schön blöd, aber irgendwie in den letzten Jahrzehnten hat sich das irgendwie gezeigt, irgendwie haben die Jungs doch recht gehabt. Ja, das war mein Beitrag zu dem Thema. Der Satz heißt aber sein bestimmtes Bewusstsein. Ja, ne? Ist doch klar. Ich wollte ja nicht provozieren. Ach, Mensch, aber das ist ja auch voll gelungen, jetzt hast du mich auch voll produziert, du. Nee, noch ein Satz ganz kurz zu dir und Johnny. Ich soll dich schön grüßen von all meinen Gästen, die ich hier hatte. Die letzte Musik, die war so dufte gewesen, die er da produziert hat vor den Nachrichten. Hätte noch eine Stunde weitergehen. Boris Vian. Ja. Ja, Boris Vian ist großartig. Und vor allen Dingen, das ist hier eine Tankstelle, wo ich arbeite, weißt du? Und die fragten alle, welcher Sender ist denn? Sag ich, na Mensch, Fritz muss da hören. Dann hast du so eine Musik, ne? Gut. Ja, und sind davon geschritten, aber wahrscheinlich alle haben nur die Nachrichten gehört. Das freut mich. Ich werde es Johnny auch sagen, dem wird es auch freuen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist du? Ja, hier ist der Stefan. Stefan, ein kurzer Satz zum Thema Selbstbewusstsein? Ja, Selbstbewusstsein ist immer so eine schwierige Sache. Na, das ist doch eine klare Ansage. Hier noch ein kurzer Satz? Ja, das Selbstbewusstsein ist die Kunst, aus sich selbst heraus, im Augenblick und im Einklang mit allen zeitlichen und räumlichen Erfahrungen, das Angemessene, das für alles Richtige zu tun. Jedenfalls Dichterwort oder Psychologensatz? Sowohl als auch. Von dir? Von mir. Gut, okay, danke. Hallo? Hi, Schnelldurchlauf? Ja, ein Satz zum Thema Selbstbewusstsein. Ich habe gerade Kurt Cobain gesehen mit Nirvana auf MTV, live in Hollywood. Und da hatte er einen Mieder an, genetzt und an den Brustpartien ausgestopft. Sehr schön. Und dann habe ich mir gedacht, Selbstbewusstsein kann auch todbringend sein. Du meinst, das war die Ursache? Naja, auf jeden Fall hat es ihn nicht so stark gemacht fürs Leben. Vielleicht hat er ja Kinder gehabt. Das habe ich mir auch gedacht, einen kurzen Moment, aber ich konnte es erst gar nicht glauben. Also. Ja, aber wenn du dir vorne jetzt mit Pampelmuse ins T-Shirt drückst, das ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, oder? Ja, gut, na, da saßen ungefähr 25.000 Leute im Publikum und Kameras der ganzen Welt und ich meine... Ey, schaffst mir 25.000 Leute und Kameras der ganzen Welt ran und du wirst sehen, ich habe den Mut, mir jetzt mit Pampelmuse ins T-Shirt zu stecken. Okay, ich danke dir für den Anruf. Okay. Tschüss. Das schützt mich nicht vor Selbstmord. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, lassen wir mal. Hallo? Ja, hallo? Ja, ein Satz zum Thema Selbstbewusstsein? Ja, ich finde, Selbstbewusstsein ist die Grundlage für freies Handeln und freies Denken. Gut, danke. Hier noch ein Thema, noch ein Satz. Ich würde sagen, Selbstbewusstsein ist einfach die Fähigkeit, sich unabhängig von den Meinungen anderer Leute zu machen. Danke. Jetzt kommen hier lauter Definitionen. Tag, hier noch ein Satz zum Selbstbewusstsein. Hallo? Ja, Tag. Tag. Na? Na, ein kurzer Satz zum Thema Selbstbewusstsein. Jetzt ist ja nicht mehr viel Zeit zu reden. Ja, da wünsche ich mir doch, dass der Joghurt mal wieder genug... Hallo? Hallo, hier noch ein Satz zum Thema Selbstbewusstsein. Noch einer fällt mir nicht ein. Gut, na, das war doch auch ein Satz. Hallo? Da noch ein Satz? Ja, hallo? Ja. Das Selbstbewusstsein gibt's nicht. Das ist so etwas wie Bürsten, die sich selber bürsten. Man kann sich doch Bewusstsein nicht selbst zum Bewusstsein kommen lassen. Das geht nicht. Bürsten. Vielen Dank. Ja, das war, glaube ich, ein wunderschöner, durchaus poetischer, philosophischer und sehr rätselhafter Satz. Wer die Absicht hätte, ab und an in Nachdenklichkeit zu verfallen, der könnte diesen Satz zum Anlass nehmen. Ich verabschiede mich an der Stelle, ist schon 2 Minuten überfällig. Gleich fängt der Night Flight mit MC Lücke an. Die Frage ist, mit welcher Musik verabschiede ich mich? Mit der hier? Nee, ich verabschiede mich dann doch. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Immer hält er Ruhe, immer hält er Rast. Ich heute, die Vernacht, wenn ich schlief. Ich stecke hier Feuerband und krieg den Regler nicht runter. Ich verabschiede mich doch mit Schubert, weil der Song einfach Gute Nacht heißt und ihr nicht zu aufgeregt werden sollt. Gleich ist er sowieso Alarm, wieder wenn MC hier der Ruder ergreift. Tschüss, Kinder. Außerdem ist es eine schöne Situationsbeschreibung, die der Genosse Schubert hier verfasst hat. Tschüss, nächste Woche ist wieder ein Sprechfunk. Natürlich die Zeile, auf die es mir mal ankommt. Ich kann zu meiner Rat.